Okay, herzlich willkommen zum Workshop Geduld und Theorie zur Politik der kritischen Theorie. Heute mit Dirk Lehmann. Dirk Lehmann ist aus Bielefeld und hat uns vor einigen Monaten, also vom Platypus, eingeladen gehabt zu einem Workshop zum Verhältnis von Adorno und Lenin. Und wir freuen uns, dass Dirk Lehmann seinerseits die Einladung hierher genommen ist. Ist zu leise, oder wie? Ja. Okay. Leider, also es war so geplant, dass Anne Koppenburger den Vortrag hier mit Dirk hält. Jetzt ist Dirk leider alleine, aber von uns natürlich trotzdem. Es ist so, dass Dirk erstmal 30 Minuten präsentieren wird und danach werden wir in Frage und Antwort übergehen. Zur Person von Dirk noch. Dirk hat Soziologie studiert in Bielefeld und schreibt gegenwärtig die Einführung in die kritische Theorie für den Zaira Verlag. Ja, danke ich dir. Ja, ich fange erstmal so an mit der Frage, auch vielleicht in die hinteren Reihen, dass ich so gut verstehbar bin. Ihr signalisiert das vielleicht mit Nicken. Und okay, dann versuche ich das erstmal ohne Mikrofon. Das ist mir ein bisschen angenehmer. Ich danke auch nochmal euch für die Einladung und euch danke ich natürlich auch fürs Kommen. Geduld und Theorie ist die Überschrift meines Vortrages, der, wie gesagt, so 20 bis 30 Minuten etwa dauern wird zur Politik der kritischen Theorie heute. Ich werde in den kommenden 30 Minuten erstmal so ein bisschen kurz versuchen einzuleiten mit einem Blick auf die gegenwärtige Situation, wie sie mir erscheint, und werde dann in einem Hauptteil, der deutlich umfangreicher natürlich ist, ein paar Ideen zusammentragen, wie nach meinem Dafürhalten auf die gegenwärtige Situation zu reagieren ist, um, da will ich jetzt die Pointe noch nicht vorwegnehmen, mit der ich euch dann zum Schluss kommen werde, um eben mit einer Idee, wie ich sie habe, zu schließen. Ich sage nochmal vielleicht, bevor ich anfange dazu, ich habe immer so ein bisschen die Neigung, solche Aufgaben, Vorträge und solcherlei Sachen möglichst fix über die Bühne zu bringen. Mit anderen Worten, ich neige dazu, sehr schnell vorzutragen. Wenn euch das zu schnell ist, habt da bitte keine Scheu, mir ins Wort zu fallen, dass ich dann so ein bisschen zumindest versuche. Also ich versuche selbst auch zu kontrollieren und dann versuche ich es nochmal mehr zu kontrollieren, wenn von eurer Seite da die Intervention kommt. Axel Honneth beobachtet in seinem im Sommer 2015 erschienenen Buch über die Idee des Sozialismus einen seltsamen und irritierend neuartigen Zustand der Welt. Bereits in seiner Einleitung hält er fest, und da zitiere ich ihn, die Gesellschaften, sagt er, in denen wir leben, sind durch einen höchst irritierenden, schwer zu erklärenden Zwiespalt geprägt. Einerseits ist das Unbehagen über den sozioökonomischen Zustand, über die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Arbeitsbedingungen in den letzten Jahrzehnten enorm angewachsen. Wahrscheinlich haben sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs niemals so viele Menschen gleichzeitig über die sozialen und politischen Folgen empört, die mit der global entfesselten Marktökonomie des Kapitalismus einhergehen, so Axel Honneth einerseits. Man braucht hier wohl nur an den arabischen Frühling 2011 zu denken, an die Demonstrationen in Spanien, in Griechenland, im vergangenen Jahr in Frankreich, in den Vereinigten Staaten gegenwärtig und so weiter, um das Unbehagen in dem sozioökonomischen Zustand, von dem Axel Honneth spricht, nachvollziehen zu können. Andererseits aber, so schreibt Honneth weiter, andererseits aber scheint dieser massenhaften Empörung jeder normative Richtungssinn, jedes geschichtliche Gespür für ein Ziel der vorgebrachten Kritik zu fehlen, sodass sie eigentümlich stumm und nach innen gekehrt bleibt. Es ist, als mangle es dem grassierenden Unbehagen an dem Vermögen, über das Bestehende hinauszudenken und einen gesellschaftlichen Zustand jenseits des Kapitalismus zu imaginieren. So Honneth andererseits. Auch wenn der Zwiespalt, von dem der Honneth hier spricht, eigentlich nach meinem Dafürhalten doch gar nicht so schwer zu erklären ist, Honneth ja recht eigentlich einen Zustand moniert, für den er und all die anderen Revisionisten der kritischen Theorie irgendwie doch selbst Verantwortung tragen, seine Beobachtung unterm Strich bleibt nach meinem Dafürhalten durchaus richtig und ja, sie trifft eigentlich genau das, was der unlängst verstorbene britische Kulturtheoretiker Mark Fisher bereits im Jahr 2009 mit dem Begriff des kapitalistischen Realismus versucht hat zu charakterisieren, dass dem Menschen schlicht die Fantasie abhanden gekommen ist, etwas anderes als das Bestehende zu denken. Man hat den Eindruck, dass der Positivismus mit seiner Alternativlosigkeit in den Alltag der Menschen, in das Denken der Menschen so sehr eingesickert ist, dass das Gefühl eben sehr weit verbreitet ist, wie Mark Fischer das bezeichnet, nämlich, dass der Kapitalismus nicht nur das einzig gültige politische und ökonomische System darstellt, sondern dass es mittlerweile fast unmöglich geworden ist, sich eine kohärente Alternative überhaupt vorzustellen. So, wie gesagt, Mark Fischer. Das schlägt sich dann vielleicht politisch nieder in dem, was man Identitätspolitik nennt, diesem nörgelnden Anhängsel der liberalen Hegemonie. Ein gewisser Bernd Stegemann hat das mal so polemisch charakterisiert. Akademisch anspruchsvoll wäre vielleicht von so etwas wie einem Kampf um Anerkennung zu sprechen. Beides nach meinem Dafürhalten Formen von Politik, die keine Alternative mehr zum Bestehenden, sondern bloß noch Alternativen im Bestehenden formulieren und fordern können. Was fehlt? Allen diesen Formen von Politik fehlt, ist vielleicht das, was man ja historisches Bewusstsein nennen könnte, mit Axel Honneth ein historisches Gespür für ein Ziel der vorgebrachten oder des vorgebrachten Unbehagens, mit Fischer eben ein Vermögen, mit Mark Fischer ein Vermögen, sich die Welt anders vorstellen zu können. Ja, so könnte man das vielleicht bezeichnen, was eben fehlt, dieses historische Bewusstsein. Historisches Bewusstsein. Ja, und das ist vielleicht etwas, was wir in der Folge auch nochmal weiter diskutieren können. Historisches Bewusstsein wäre dann mitunter das, was Karl Marx und Friedrich Engels im gemeinsam verfassten Manifest der Kommunistischen Partei von den Kommunisten eigentlich verlangten und von dem ich den Eindruck habe, dass Marx und Engels eigentlich ja ihr gesamtes Leben lang darauf hingearbeitet haben, auf so etwas wie historisches Bewusstsein. Ihr gesamtes Schaffen zielte nach meinem Dafürhalten eigentlich auf nichts anderes, auf eben das, was Sie im Manifest beschreiben, und da zitiere ich Sie, die Kommunisten, sagen Sie, die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder, und weiter heißt es, sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die Resultate der proletarischen Bewegung voraus. So Marx und Engels. Praxis und Theorie, im Grunde genommen eine kritische Theorie, ist damit, glaube ich, vorgezeichnet. Praktisch, kritisch ginge es darum, ja, die Emanzipationsbewegungen voranzutreiben. Und es ist schon interessant, auffällig, dass Max Horkheimer noch 1937 in seinem Aufsatz über traditionelle und kritische Theorie eben diese von ihm mitentworfene kritische Theorie als die intellektuelle Seite des Emanzipationsprozesses der Menschheit betrachtet, der als solche intellektuelle Seite eine ja katalytische, vorwärtstreibende, beschleunigende Funktion zukommt. Theoretisch sind die Kommunisten, beziehungsweise wie man sie, glaube ich, fast durchaus synonym auch bezeichnen könnte, die beiden Begriffe kann man, glaube ich, fast eins zu eins verwenden. Theoretisch sind die Kommunisten bzw. die kritischen Theoretiker zu dieser weitertreibenden, beschleunigenden, katalytischen Funktion insofern fähig, weil sie um eben die Bedingungen, den Gang und die Resultate der proletarischen Revolution wissen. Und ich glaube, nichts anderes haben Horkheimer und andere am Institut für Sozialforschung seit den anbrechenden 30er Jahren betrieben, die Bedingungen, den Gang und die Resultate der proletarischen Bewegung immer neu zu untersuchen. Diese von Marx und Engels in Aussicht gestellte, von Max Horkheimer und anderen weitergeführte Praxistheorie könnte dann vielleicht auf so etwas hinarbeiten, was man mitunter einen wirklichen kapitalistischen Realismus bezeichnen könnte, vielleicht so etwas wie einen wirklichen Positivismus bezeichnen könnte, einem Denken, einem Bewusstsein, aber das eben gerade um die Möglichkeiten auch weiß, die in der kapitalistischen Produktionsweise schlummern. Es ginge also darum, auch über die Bedingungen und Möglichkeiten des Handelns der Individuen hier und heute ja irgendwie aufzuklären, eine Aufklärung ohne Phrasen. Das ist ein Aufsatz der Titel eines Aufsatzes von Adorno, den er, glaube ich, so in den Mitte der 50er Jahre, 1956 herum oder so, veröffentlicht hat, Aufklärung ohne Phrasen zu betreiben. damit die Individuen nicht mehr länger genötigt sind, in der Zwangslage sich gewissermaßen befinden, nach Erklärungen dort suchen zu müssen, wo sie nicht zu finden sind, in Obskurantismus, in neu-alten Formen von Mythologie oder was man neudeutsch irgendwie postfaktischem nennt. Da bräuchten die Menschen dann eben nicht mehr nach Antworten auf ihr Unbehagen zu suchen. Und ich finde das, oder ich denke, das stellt aber nur nochmal anders vielleicht die Frage, auf die ich dann jetzt im weiteren Verlauf zu sprechen kommen werde, die Frage nämlich nach einer Politik der kritischen Theorie heute. Bisschen langsamer. Danke. Angesichts des weit verbreiteten Unbehagens scheint es mir notwendig, das, was einmal am Institut für Sozialforschung angestoßen wurde, fortzuführen. Denn schließlich hat Sozialforschung ihren Grund auch darin, dass, wie Oskar Neck das einmal gesagt hat, kein Mensch die Grundwidersprüche unmittelbar erfährt, sondern die Analyse der Folgen und Erscheinungsweisen dieser Grundwidersprüche tatsächlich eine genaue Rekonstruktion der Widersprüche notwendig macht. Etwas weniger kompliziert, etwas deutlicher vielleicht formuliert David Rasanow, der von 1920 bis 1930 Leiter des Moskauer Marx-Engels-Instituts war, diesen Gedanken, ich glaube, er variiert ihn in seinem Buch über Marx und Engels, und er hält dort fest, dass im Komitee der ersten Internationale Bäcker saßen, die sehr gut den Stand der Dinge in ihrem Handwerk kannten. Und er schreibt weiter, dass dort Schuster saßen, die am besten wussten, wo sie der Schuh drückte. Und wenn dort Zimmerleute und Maler saßen, so Rasanow weiter, die die Lage der Bauarbeiter hervorragend kannten, so war es einzig Marx, der die Lage der verschiedensten Gruppen der Arbeiterklasse haargenau kannte und sie in Verbindung mit den allgemeinen Gesetzen der kapitalistischen Produktionsweise bringen konnte. So Rasanow. Theoretische Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die Resultate der proletarischen Bewegung. Bäcker, Zimmerleute, heutige prekär beschäftigte Facharbeiter eines jeden Ressorts, Schuster, Arbeitslose und die überflüssig gemachten Individuen, sie alle kennen zur Genüge und ganz unmittelbar, denke ich, die Zumutungen der kapitalistischen Produktionsweise und der bürgerlichen Gesellschaft insgesamt. Indes wird vermutlich ihr Alltagsverstand eben diese Zumutungen mitunter auf die persönlichen Marotten des Vorgesetzten zurückführen, auf die schlechten Angewohnheiten des Kollegen oder gar die Gier der Bonzen und Banker. Sozialforschung hätte dann ihren Sinn auch darin, die Verhältnisse transparent zu machen, unter denen die Individuen ja sich zu verhalten gezwungen sind. Sie hat zu zeigen, dass Verhalten immer vor dem Hintergrund bestimmender gesellschaftlicher Verhältnisse stattfinden, eben den allgemeinen Gesetzen der kapitalistischen Produktion. Und aus einer solchen gemeinsamen Einsicht, die auf mitunter auch eine publizierte Analyse folgen mag, kann dann mitunter auch eine Politik entspringen. Und das wäre eine radikale Politik, die nicht mehr allein Sache des Willens einiger versprengter Linksradikaler wäre, sondern es wäre eine Politik, von der ich sagen würde, dass sie ihr Fundament in der Erfahrung hat. Auch das ist eine Wendung, die ich aufgreife von Oskar Negt, der so etwas sinngemäß sagt, wie dass Radikalität eben keine Sache des Willens ist, sondern der Erfahrung ist. Und ich glaube, so dieses Moment von Erfahrung, glaube ich, ist sehr wichtig. Mit diesem Wissen aber tritt eine kritische Sozialforschung nicht willkürlich an die Individuen heran, indem, glaube ich, immer nur neu zum Scheitern verurteilten Absicht, so nach dem Motto, ich will alles und zwar sofort und ich will, dass du das auch willst, sondern Sozialforschung als Kritik muss, finde ich, versuchen an, was Marx und Engels auch so nannten, die wirklichen Kämpfe anzuschließen, ihnen, den wirklichen Kämpfen, dem wirklichen Unbehagen, den ein Bewusstsein ihrer selbst zu geben. Sie muss versuchen, die tatsächlich immer wieder aufflammenden Kämpfe in Verbindung eben mit den allgemeinen Gesetzen der kapitalistischen Produktion zu bringen. Und mag der Hinweis mitunter auch ein wenig trivial erscheinen, aber ich glaube, das ist eben nicht zu allen Zeiten und in gleicher Weise möglich. Nochmal anders, glaube ich, wäre eine solche radikale Politik eben ja keine Sache des Willens mehr allein, kein Willkürakt einer souverän irgendwie über die Geschichte verfügenden radikalen Linken, die sich, naja, irgendwie mit dem Anspruch auftritt, sich nur noch mal ein bisschen mehr anstrengen zu müssen, und dann klappt das alles auch irgendwie schon. Ich finde, auch darüber sollte sich eine radikale Linke mitunter noch mal verständigen, dass es nicht in ihrer Hand allein liegt, sondern dass zum Geschichtemachen auch eine ziemliche Portion Ohnmacht vielleicht zunächst und zumeist auch dazu gehört. Und das ist, glaube ich, auch ein Hintergrund, vor dem Theodor Adorno ja das Studium Lenins empfiehlt, wenn er beispielsweise in der Mitte der 30er Jahre in seinem Aphorismus, der überschrieben ist mit der Hebelpunkt, schreibt, ich zitiere ihn: Man sollte lieber, anstatt die besten Arbeiter der Verteilung von Flugblättern zu opfern, in denen die gleichen revolutionären Fortschritte verkündet werden, die durch die Festnahme der Agitatoren sogleich verhindert werden, man sollte lieber Lenins Verhalten zur Kerenski-Regierung studieren, seine Fähigkeit, also Lenins Fähigkeit, den gesellschaftlichen Hebelpunkt zu entdecken und zu nutzen, mit minimaler Kraft die unermessliche Last des Staates zu heben. So Adorno. Das scheint es mir vor allem zu sein, was Adorno an Lenin schätzte, seine Fähigkeit, den richtigen Augenblick, den rechten Punkt zu erkennen, an dem der Hebel und zudem auch eben zu dem Zeitpunkt, zu dem der Hebel auch anzusetzen ist. Das Wissen darum, dass es eben so etwas wie angemessene und eben auch so etwas wie unangemessene Situationen gibt, die Last des Staates aus den Angeln zu heben. Dass Lenin zu einer, ja, wie man sagen könnte, elastischen, zu einer vielleicht flexiblen Politik in der Lage war, dass er, wie er es an verschiedenen Stellen auch immer wieder sagt, so in der Lage ist, ja, zu erkennen, das ist jetzt, wir haben gelernt, anzugreifen, und es ist jetzt mitunter die Zeit zu lernen, wie wir uns zurückziehen müssen. Und ich glaube, so diese Flexibilität, diese Elastizität ist etwas, was, wie das, glaube ich, auch in diesem Aphorismus, aus dem ich kurz zitiert habe, was Adorno eben an Lenin, glaube ich, sehr, sehr schätzte. Und auch wenn das Unbehagen, wie eingangs zwar betont, heute wächst, so glaube ich, sind wir heute ja von so etwas wie einem gesellschaftlichen Hebelpunkt, irgendwie von so etwas wie einem Zeitpunkt, an dem diese ungeheure Last, unermessliche Last des Staates mit minimaler Kraft zu stemmen wäre, von einem solchen gesellschaftlichen Hebelpunkt, glaube ich, sind wir ziemlich weit entfernt. Nach meinem Dafürhalten nötigt die gegenwärtige Situation weit mehr zu einer, ja, Rückbesinnung auf eine vielleicht alte Tugend, die ich auch im Titel meines Vortrags aufgegriffen habe, nämlich Geduld haben bzw. warten können. Heutige Zeiten geben mitunter ja Gelegenheit für ein wichtiges Stück Arbeit, nämlich in geduldiger und ausgedehnter Forschung, das ist eine Formulierung, die ich von Max Horkheimer aufgreife, in geduldiger und ausgedehnter Forschung die Ursachen zu finden, die, und da greife ich auf einen Gedanken wiederum zurück, den Friedrich Engels bereits ungefähr um 1850 nach dem Scheitern der 1848er Revolution formuliert hat. Heutige Zeiten, glaube ich, geben uns die Gelegenheit für geduldige und ausgedehnte Forschung, nämlich über die Frage, die Ursachen zu finden, die unweigerlich sowohl zu der letzten Erhebung wie zu ihrem Misslingen führte. Ursachen, so sagt Engels, die zu Erhebungen führten, aber auch zu Misslingen von Erhebungen führten, Ursachen, die nicht in den zufälligen Bestrebungen, Talenten, Fehlern, Irrtümern oder Verrätereien einiger Führer zu suchen sind, sondern in dem allgemeinen gesellschaftlichen Zustand und in den Lebensbedingungen einer jeden von Erschütterungen betroffenen Nation. So sagt Friedrich Engels, wie gesagt, um 1850 bereits herum. Solche geduldige Forschung fände, glaube ich, aber nicht nur an den tatsächlichen Erhebungen ihren Gegenstand. Ebenso, denke ich, geht es ihr um die Frage, warum eigentlich solche Erhebungen ausbleiben. Und dass dabei Ideologie in irgendeiner Weise wirkt, finde ich, langt nicht zu, als Wissen nicht zu, dass nur festzustellen, dass die Menschen irgendwie ein falsches Bewusstsein oder so etwas haben, langt nicht zu. Der Gewerkschafter Jakob Moneta hat den Mangel des Wissens darum, dass die Meinung der Herrschenden herrschende Meinung ist, also dass Menschen irgendwie ideologisch befangen sind, unterstrichen. Es geht eben auch darum, so sagt er sinngemäß, es geht eben auch darum und vielleicht vor allen Dingen darum zu wissen, warum die Individuen anfällig werden eben für die herrschende Meinung. Es geht eben auch um ein Wissen, um die Attraktivität von Ideologien, um die Anziehungskraft der Lüge, sofern sie sich nur verborgener oder verdrängter und unterdrückter Wünsche und Triebe bedient und diese eben animiert. Dann aber wäre so etwas wie eine geduldige Beforschung der Ursachen, auch des Ausbleibens von Aufständen, endlich nicht mehr nur eine Selbstbestätigung irgendwelcher Marxisten, die darüber gewissermaßen so die Hände in den Schoß legen. Kritische Sozialforschung ist keine, finde ich, denke ich, mit der bereits Bekehrte sich immer wieder neu nur des schlechten Zustands der Welt vergewissern. Weit mehr wäre nach meinem Dafürhalten so eine kritische Sozialforschung eine, die in irgendeiner Weise zumindest versucht, so ein Handgemenge einzugehen, die das Handgemenge irgendwie sucht, herauszufordern versucht, die versucht, ihre Gegner nach Möglichkeit zu treffen. Eine Sozialforschung als Kritik ginge also einher mit so einem geduldig beharrlichen Versuch, deswegen spiele ich da Walter Benjamin an, die messianischen Kräfte, die in den Individuen schlummern, zu wecken. Warten, das habe ich ja eben gesagt, das glaube ich gerade gegenwärtig so die Verhaltensweise ist, Geduld, warten, Geduld haben, warten können. Warten können hieße so also nicht mehr nur so etwas wie ein passives Abwarten, sondern Christoph Türke spricht von einem Herbeiwarten, um eben diese gewissermaßen aktive Form des Wartens zu charakterisieren. Ein Warten, das in den tagtäglichen Absurditäten und Ungeheuerlichkeiten die brachliegenden Möglichkeiten offenbar zu machen weiß. Das wäre gewissermaßen eine Sozialforschung verstanden als eine aktive Form von Geduld. Und so, und nochmal eben an die Marx-Engelsche Theoriepraxis erinnern, so wäre Sozialforschung als Kritik eben auch der Versuch, nochmal einen beschleunigenden Faktor in den historischen Prozess mit hineinzubringen. In irgendeiner Weise, ähnlich wie das Max Horkheimer ja auch gesagt hat, 1937 gesagt hat, hier als Katalysator tätig werden zu können im historischen Prozess. Und Adorno auch hat dieses negative Potenzial von Forschung und der Publikation auch solcher, dem Bekanntmachen auch solcher Forschung wiederholt unterstrichen, beispielsweise auch in seinem Gespräch über die Erziehung zur Mündigkeit. Dort sagt er, dort gibt er sehr konkrete Vorschläge, wie das, was er Erziehung zur Mündigkeit, Bewegung zur Mündigkeit und das negative Potenzial auch von Sozialforschung, sehr konkrete Vorschläge macht er dort, wie so etwas anzuwenden wäre, wenn er sagt, da zitiere ich ihn eben aus der Erziehung zur Mündigkeit, ich könnte mir etwa denken, dass man auf den Oberstufen von höheren Schulen, aber wahrscheinlich auch von Volksschulen gemeinsam kommerzielle Filme besucht und den Schülern ganz einfach zeigt, welcher Schwindel da vorliegt, wie verlogen das ist, dass man in einem ähnlichen Sinn sie immunisiert gegen gewisse Morgenprogramme, wie sie immer noch im Radio existieren, und die existieren, befürchte ich, denke ich, heute auch noch, in denen den Schülern, Schülerinnen und Schülern sonntags früh, froh, gemute Musik vorgespielt wird, als ob wir, wie man so schön sagt, in einer heilen Welt leben, in einer heilen Welt leben würden. Oder, dass man mit ihnen einmal eine Illustrierte liest und ihnen zeigt, wie dabei mit ihnen unter Ausnutzung ihrer eigenen Triebbedürftigkeit Schlitten gefahren wird. Sodass man, so Adorno dann abschließend, sodass man einfach versucht, zunächst einmal überhaupt das Bewusstsein davon zu wecken, dass die Menschen immerzu betrogen werden. Man kann die Massenkultur, sagt er dann endlich, den jungen Menschen madig machen, und ich würde eine solche Erziehung des Madigmachens außerordentlich advozieren, außerordentlich unterstützen. Wobei der Hinweis eben auf die Triebbedürftigkeit, mit der da von der Massenkultur oder der Kulturindustrie Schlitten gefahren wird, wobei dieser Hinweis auf die Triebbedürftigkeit noch einmal unterstreicht, dass es eben nicht nur allein darum geht, dass, ich eben sagte, die herrschende Meinung der Herrschenden ist, sondern dass eben diese herrschende Meinung sich der verborgenen, verdrängten und unterdrückten Wünsche und Triebe sowohl zu bedienen weiß, als auch sie eben zu animieren weiß. Eine solche Sozialforschung, die, wie gesagt, das Handgemenge sucht, eine solche Sozialforschung im Handgemenge könnte, das ist meine Hoffnung, den Raum eröffnen für die Entwicklung und die Pflege von Erfahrung und Denkfähigkeit, Raum schaffen für das Hervortreten und das Gedeihen des Individuums. Sie, solche Erziehung zur Mündigkeit, solch eine Bewegung zur Mündigkeit, versuchte ja eben nicht, sich der verborgenen, verdrängten oder unterdrückten Wünsche zu bedienen, um die Menschen nur nochmal neu zu überwältigen und dann, weiß ich nicht, in einem wohlmeinenden Sinne oder so etwas. Anhand einer solchen Arbeit, die man mitunter auch als Maulwurfsarbeit bezeichnen könnte, wäre dann schließlich auch die richtige Theorie irgendwie weiterzuentwickeln, die den Individuen dann vielleicht einmal dazu verhilft, die, ja, wie Marx Engels das sagen, ganze alte Scheiße mit Herz, aber auch mit Hirn über Bord werfen zu können. Damit wäre auch, denke ich, erhellt, dass so etwas wie die richtige Theorie, ja, stets nur ihre Zeit in Gedanken gefasst ist, Theorie mit anderen Worten, und das ja, findet sich sehr früh schon in Geschichte und Klassenbewusstsein ausgedrückt bei Georg Lukács, Theorie mit anderen Worten kein toter Buchstabenkult oder kein kritikloses Anerkennen der Ergebnisse von Marx Forschung oder gar die ja, Auslegung eines bereits als sakrosankt begriffenen Buches darstellt, wie das so meine Erfahrung heute wesentlich der Fall ist. Vor allen Dingen wesentlich der Fall ist, wenn an Hochschulen und Universitäten irgendwie über kritische Theorie gearbeitet wird, wenn dort mal so etwas, ein Seminar über kritische Theorie angeboten wird, dass da eigentlich immer nur, ja, im Grunde genommen so etwas wie ein toter Buchstabenkult betrieben wird, dass da die Auslegung irgendwelcher hochgeschätzten, nicht zu Unrecht hochgeschätzten, aber es bleibt eben dabei, dass einzig und allein nur irgendwelche hochgeschätzten Bücher ausgelegt werden, wie dann das zu verstehen ist und so weiter und so fort. Und mit anderen Worten nochmal, liefern Marx und Engels uns, naja, das war ja gestern auch bereits ein bisschen Thema, liefern Marx und Engels uns eine Methode oder einen Leitfaden, wie Marx das selbst sagt, 1859, einen Leitfaden zum Studium der Geschichte und in diesem Studium, mit diesem Studium, in diesem Studium folgt zunächst einmal die Erkenntnis dem Gang der Geschichte, sicherlich aber eben in der Absicht, dass umgekehrt die Geschichte irgendwann dann doch einmal der Erkenntnis folgen kann. Ohne Zweifel kommt eine solche ermündigende Sozialforschung, ja, ich habe von Erziehung oder ich habe den Titel auch des Gespräches zwischen Adorno und Helmut Becker aufgegriffen, Erziehung zur Mündigkeit, eine solche ermündigende Sozialforschung kommt, denke ich, aus einem gewissen Autoritätsdilemma nicht unbedingt heraus. Durchaus mag ja, man diese Erziehung zur Mündigkeit als ein irgendwie paternalistisches Unternehmen ansehen. Erzieher und Zögling treten hier einander gegenüber und mit einigem Recht ließe sich mitunter fragen, wer erzieht eigentlich die Erzieher. Indes aber finde ich an dieser Stelle nochmal wichtig zu unterstreichen, dass es einer solchen Bewegung zur Mündigkeit ja gerade nicht darum geht, die Individuen in ihrem ohnmächtigen Zustand nur weiter zu fixieren. Und vor dem Hintergrund finde ich immer einen differenzierteren Blick auf Autorität ganz hilfreich, wie ihn Erich Fromm, ich glaube, in seinem Beitrag über die Studien über Autorität und Familie getan hat. Er sagt dort nämlich, dass das Interesse des Lehrers und des Schülers in einer Richtung liegen. Der Sklavenhalter hat hingegen das Interesse, seinen Sklaven so weit als möglich auszubeuten. In beiden Fällen, also das war Erich Fromm-Zitat, in beiden Fällen ist so etwas wie Überlegenheit zu vermerken, in beiden Verhältnissen, Schüler-Lehrer ebenso wie Sklave-Sklavenhalter, ist Überlegenheit zu vermerken, Autorität aber, diese Überlegenheit aber, hat in beiden Verhältnissen, in beiden Fällen eine ganz andere Bedeutung jeweils. Im Falle des Lehrer-Schüler-Verhältnisses wäre eben Autorität, wäre Überlegenheit so etwas wie eine Bedingung von Emanzipation. Im Falle des Sklave-Sklavenhalter-Verhältnisses wäre sie so etwas wie ja, eine Bedingung von fortgesetzter Ausbeutung. Den Gedanken eines besonderen Umgangs mit Autorität betont auch Max Horkheimer in dem bereits erwähnten Aufsatz von 1937 über traditionelle und kritische Theorie, der festhält, ich zitiere ihn, dass in der Organisation der Gemeinschaft der Kämpfenden trotz aller Disziplin, die in der Notwendigkeit, sich durchzusetzen, begründet ist, etwas von der Freiheit und der Spontanität der Zukunft erscheint. Und mit Blick auf die damals noch existierende Sowjetunion 1937 sagt er weiter, wo die Einheit von Disziplin und Spontaneität verschwunden ist, verwandelt sich die Bewegung in eine Angelegenheit ihrer eigenen Bürokratie, ein Schauspiel, das schon zum Repertoire 1937, ein Schauspiel, das schon zum Repertoire der neueren Geschichte gehört. Insofern kann kritische Sozialforschung durchaus als eine Art, wie Leo Löwenthal das mal sehr schön gesagt hat, vorweggenommener Utopie angesehen werden. Und weiter sagt er über seine Zeit am Institut für Sozialforschung, die intellektuelle Tradition des Instituts hat mir erlaubt, eine befriedigende Synthese zwischen meinen philosophischen, literatursoziologischen und hedonistischen Lebensgefühlen zu finden. In einer gewissen Weise habe ich am Institut meine Studentenjahre wiederholt. Wir, unter der Leitung Max Horkheimers, arbeiteten an einem Stil des Denkens und des Lebens, der querlag zur ganzen Gesellschaft. Stil des Denkens und Stil des Lebens. Und ich finde, das ist ein sehr drastisches, sehr schönes Versprechen beinahe. Was für ein Versprechen, möchte ich sagen, einen Ort zu haben, an dem jeder und jede ihren und seinen Interessen nachgehen kann, in emanzipatorischer Absicht, ohne Einschränkungen, ohne in irgendeiner Weise Gängelungen fürchten zu müssen, auch finanziell mitunter abgesichert sein, um die Fragen um Marx und den Marxismus diskutieren zu können. Ein Gedanke, Stil des Denkens, Stil des Lebens, einen Ort haben, an dem man eben seinen Interessen in einer emanzipatorischen Absicht nachgehen kann. Ein Gedanke, mit dem ich zum Schluss komme. Unwissenheit und Ignoranz zusammen mit Obskurantismus und allerlei Mystik begleiten gesellschaftliche Krisen, seit diese sich überhaupt im Bewusstsein sozialer Gruppen reflektieren. Das war ein Zitat von den Herausgebern des Bandes zur Gründung des Hamburger Instituts für Sozialforschung 1984. Und weiter schreiben Philipp Rehnsma und andere, wer nicht weiß, wie und unter welchen Bedingungen er handelt, wer nicht um die Möglichkeiten seines Handelns Bescheid weiß, sucht nach Erklärungen dort, wo sie nicht zu finden sind. Dem setzten die Gründer 1984, die Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung, einen alten Anspruch entgegen, nämlich die rücksichtslose Analyse und Kritik des Bestehenden, eben der Bedingungen und Möglichkeiten des Handelns in der Absicht, dass Vernunft einmal wirklich praktisch werde in der Einrichtung der Gesellschaft, sowohl als auch im Umgang mit Natur. Ein ständiger Dialog von verschiedenen Sparten von Wissenschaftlern soll der Vernunft, so die damalige Absicht, soll der Vernunft zur Verwirklichung helfen. Wissen und Wissenschaft wären hier nicht mehr länger Selbstzweck, Bespaßung von Studierenden oder wie immer zynisch man sein professorales Tagwerk heute auch bezeichnen mag, sondern ja, Wissenschaft und Wissen wären die zu schaffende Voraussetzung für ein freies Handeln der Individuen. Dass man Hamburg heute ebenso wenig mit einem solch grundstürzenden Impuls mehr in Verbindung bringt, wie das historische Vorbild, an dem sich Rehmzma und andere damals orientierten, an dem man zwar die ein oder andere gute Idee hat, wo aber doch unter dem Strich eigentlich wenig, nur noch, um nicht zu sagen gar nichts mehr an diejenigen erinnert, an denjenigen beispielsweise erinnert, der einmal einen Ort wünschte, an dem die Probleme des Marxismus diskutiert werden können, bis dass man dann endlich das Institut für Sozialforschung einer deutschen Räterepublik übergeben kann, an Felix Weil und andere erinnert, am Frankfurter Institut für Sozialforschung heute eigentlich, ja, wie gesagt, herzlich wenig, bis eigentlich, um genau zu sein, um geradezu zu sprechen, eigentlich gar nichts mehr. Und das finde ich, und das ist der Schluss, oder damit schließe ich dann auch, das finde ich, drängt zu einem erneuten Anlauf. Und ich würde sagen, wenn Wünschen hilft, ja, dann wünsche ich mir eben einen solchen Ort, an dem die Probleme des Marxismus diskutiert werden können. Ich würde sagen, schaffen wir 2, 3 oder viele Institute für Sozialforschung. Denn zuletzt gilt doch noch immer Max Horkheimers Satz, den er in der Dämmerung in den ausgehenden 20er beziehungsweise anbrechenden 30er Jahren geschrieben hat, Max Horkheimers Satz, nachdem nämlich die sozialistische Gesellschaftsordnung von der Weltgeschichte nicht verhindert wird. Und er sagt weiter, sie ist historisch möglich. Aber, so heißt es dann weiter, zuspitzend weiter, verwirklicht wird sie aber nicht von einer der Geschichte immanenten Logik, sondern von den an der Theorie geschulten und zum Besseren entschlossenen Menschen oder überhaupt nicht. Erstmal an dieser Stelle darf ich euch danken für eure Aufmerksamkeit und ja, bin gespannt auf die Diskussion, die wir dann jetzt im Anschluss führen werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dirk. Dann öffnen wir es zum Publikum. Gibt es schon Fragen? Dann Stefan. Ja, vielen Dank erstmal, Dirk, für diesen extrem guten Vortrag, in dem ich auch sehr viel, will ich jetzt einfach mal sagen, wiedererkenne, was mir wichtig ist und von dem ich möchte, dass gesprochen wird. Ich würde das ganz gerne nochmal rückbinden unter dem Rahmen, unter diesem Spruch, unter dem wir die Diskussion hier ausrichten: Die Linke ist tot, es lebe die Linke. Was wir meinen, wenn wir das sagen, was ich da gerne von dir hören wollte, wie du das siehst. Wenn wir sagen, die Linke ist tot, meinen wir nicht, sie ist schwach, das geht ihr gerade schlecht. Ich brauche einfach nur eine Steroidspritze, um sich wieder aufzubauen, sondern wir setzen irgendwie an dieser Idee, die ja gestern Abend auch präsentiert wurde, dass es eine Regression gibt, die Adorno konstatiert, wo sich zum Beispiel auf Frauen bezieht. Und deshalb ist meine Frage, inwiefern befinden wir uns in einer anderen Situation als Adorno? Ich denke da gerade an Leute wie Oskar Metz zum Beispiel oder auch Helmut Dahmer oder so, wirklich interessierte, gute Schüler von Adorno, die dann ja versucht haben, irgendwelche reformpädagogischen Projekte oder sowas zu implementieren. Also versucht haben, solche Orte zu schaffen, an denen irgendwie Denken und Mündigkeit gedeihen kann. Und da hast du zwei Sachen gesagt, die mich dazu zu denken gebracht haben. Das eine ist die Frage der Erfahrung. Und ich denke, wenn von Erfahrung gesprochen wird in der kritischen Theorie, geht das um politische, historische Erfahrung. Und Walter Benjamin hat einen Aufsatz geschrieben, der heißt Erfahrung und Armut, wo er von der Erfahrungslosigkeit der Welt spricht, wie sie nach dem Zusammenbruch des Marktes, der Krise des Marxismus im Ersten Weltkrieg passiert und sagt, irgendwie sieht das fast so aus, als ob wir eine Welt voller Menschen ohne Erfahrung haben. Dieser andere Punkt, an den ich das verbinden möchte, wer erzieht die Erzieher? Da ist meine Frage, wer ist denn der Erzieher? Also wenn wir jetzt diese Polemik einfach mal annehmen würden, davon, dass die Linke tot ist, wer ist denn dann dieser Erzieher, der erzogen werden müsste? Und deshalb meine Frage, können wir uns auf ein Projekt für, also was wäre so ein Projekt der Bildung und der Mündigwerdung? Wie hätte das auszusehen oder könnte das nicht aussehen, wenn wir mit einbeziehen, dass die Welt sich seit Adorno weiter bewegt hat und wir offensichtlich nicht mehr auch vielleicht den Luxus, aus was für Gründen auch immer, haben, sowas wie das Institut für Sozialforschung zu haben? Mhm. Und das wäre das, wo ich glaube ich auch dann nochmal bestätigen will, was du sagst. Dann müssen wir uns ja auch an das wirklich materielle Vorliegen bereiten, so wie Marx und Engels es tun und wie Lenin es tut. Nicht irgendwie imaginieren, was da sein könnte, sondern wir leben ja in der Welt, in der es das nicht gibt. Mhm. Das ist kein Zufall, sondern das hat ja seine Gründe. Wenn du dazu noch mal was sagen willst, das würde mich sehr freuen. Also ich würde dir ich würde dir vollends zustimmen, was diese Welt ohne Erfahrung, Menschen ohne Erfahrung was du da in der Hinsicht sagst. Und ich denke, so sagst du das auch so mit Blick auf die Gegenwart. Ich würde auch sagen, dass wir im Grunde genommen heute in einer Welt ohne Erfahrung leben. Dass vielleicht schon in einer Welt leben, wo es in gewisser Weise, da weist der Axel Honneth ja, glaube ich, auch richtig drauf hin, in einer Welt von Unbehagen, ja. Das kann man ärgerlicherweise in Dresden sehen, das kann man an den Wahlerfolgen der AfD sehen, so, die wissen sehr gut irgendwie so dieses Unbehagen auch irgendwie abzugreifen, so, aber aus diesem Unbehagen folgt irgendwie nichts, so, was man Erfahrung folgt irgendwie kein Begreifen von Wirklichkeit so, sondern es bleibt dabei stehen so. Und ich habe den Eindruck, so von dort aus ließe sich auch unmittelbar schon dann an den nächsten Punkt kommen, auf den nächsten Punkt kommen, von dem du gesprochen hast. Wie ist das mit den Erziehern? Wer erzieht die Erzieher eigentlich? Und ich habe so das Gefühl, dass wir das selbst irgendwie sind gerade so, dass wir selbst gewissermaßen Erzieher und zu Erziehende in gewisser Weise in Personalunion sind, so dass wir, dass es heute mitunter und ja, deswegen sitze ich natürlich auch so ein bisschen hier und jetzt trage ich Eulen nach Athen oder beziehungsweise vielleicht nach Chicago oder sowas, ich weiß es nicht so, deswegen sitze ich natürlich auch hier, weil mir das erstmal ganz sympathisch kommt, so, ganz sympathisch erscheint, so diese Lesekreise zu machen, dann dort zumindest, wenn das vielleicht auch nicht finanziell abgesichert ist, aber irgendwie dort einen Ort zu haben, wo man sich selbst bilden kann, Selbstbildung betreiben kann, so das habe ich mir gerade bei deinem Beitrag nochmal aufgeschrieben, Selbstbildung, Selbsterziehung irgendwie leisten kann, dass wir uns selbst irgendwie versuchen müssen, dieses Material, weiß ich nicht so, das Denken, was da bereits existiert, auf das wir zurückgreifen können, erst einmal noch auch mal wieder weiter anzueignen oder so. Ich finde, darum ginge es gegenwärtig so, dass wir eben nochmal ja diese Selbstbildung, Selbsterziehung oder so etwas auch betreiben. Wobei ich merke jetzt auch damit so ein bisschen nochmal wieder hinter das zurückzufallen, was ich in meinem Vortrag gesagt habe. So, ich würde mir da dann vielleicht so ein bisschen ins Wort fallen, insofern, als ich sagen würde, dabei sollten wir nicht stehen bleiben, jetzt nur uns, weiß ich nicht, die Geschichte radikaler Philosophie, radikalen bürgerlichen Denkens und Geschichte des Marxismus anzusehen, sondern irgendwie, finde ich, ginge es auch im Prozess, und das hat aber, glaube ich, auch irgendwie etwas mit Erfahrungsfähigkeit, oder gerade das hätte etwas mit Erfahrungsfähigkeit auch zu tun und Selbstbildung zu tun. Es ginge auch darum, dieses Unbehagen, was die Menschen haben, irgendwie begrifflich für die Menschen gewissermaßen durchaus ein bisschen paternalistisch. Ist das Publikum euch ja auch, also es ist jetzt so ein bisschen, aber in Bielefeld, als ihr den Vortrag gehalten habt und die Platypus-Gruppe vorgestellt habt, hat man euch ja auch irgendwie damit konfrontiert. Das ist doch sehr paternalistisch so, was ihr da bestrebt. So ein bisschen, das ist durchaus irgendwie, dass man versucht eben den Menschen irgendwie, die Menschen irgendwie aufzuklären oder so ihr Unbehagen zu ein bisschen durchsichtiger zu machen oder so etwas. Ja, das mag paternalistisch daherkommen, so, aber um darauf auf den Gedanken nochmal wieder zurückzukommen, glaube ich, ginge es über diese Selbstbildung, die sich, oder diese Selbstschulung, die sich mit irgendwelchen älteren Texten auseinandersetzt. Darüber hinaus ginge es aber eben, glaube ich, auch noch dieses Wissen auf die Gegenwart irgendwie nochmal versuchen anzuwenden. So, was heißt, da die Rede war, dass der Marx eben die Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise sehr gut kannte, so was heißt das dann für die Gegenwart? So, und wie können wir, wenn wir um die Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise wissen, nun wiederum irgendwie hingehen und das Unbehagen, das die Menschen mitunter empfinden, was die Menschen haben, wie können wir ihnen dieses Unbehagen anhand des begrifflichen Instrumentariums, das uns irgendwie zur Verfügung steht, wie können wir dieses Unbehagen den Menschen irgendwie begrifflich auch erschließen, so, ne? dass sie eben nicht zu diesen Mythologien zurückfallen, auf diese Mythologien irgendwie zurückgreifen, wie sie das in Dresden oder andernorts tun, sondern dass sie vielleicht auch in irgendwie richtigeren Gedanken kommen oder so. Also dass diese beiden Punkte, also auf der einen Seite irgendwie nochmal dieses Selbstbilden, sich, also vielleicht auch, weiß ich nicht, was man irgendwie etwas angestaubt, Theorieschulung oder so etwas nennen kann, aber eben, ich würde es auch eben nochmal versuchen, irgendwie an die, irgendwie so an diese Gefühle oder so, also ich, ne, dieses Gefühl der Ohnmacht, das die Leute haben, das irgendwie erfahrungsfähig zu machen oder so, von da auch irgendwie einen irgendwie Beitrag zu leisten oder so, dass sie irgendwie kommen vom Gefühl der Ohnmacht hin zu so etwas wie einer Erfahrung der Ohnmacht oder so. Es gab jetzt einige Wortmeldungen. Jesche zuerst. Ich habe den Vortrag, ein bisschen runterbrechen kann, wenn es, also zumindest ich habe rausgehört, dass du vor allem zwei sagen wir so wesentliche Punkte angegeben hast. Also der erste Teil, bis du gesagt hast, irgendwie auf den marxistischen Kern der kritischen Theorie hingewiesen hast, vor allen Dingen in der Frage eigentlich einer marxistischen Geschichtsphilosophie, der Aufklärungszustand an irgendwie einen Punkt, du hast gesagt, an dem sich die proletarische Revolution befindet. Das heißt, diese Kontinuität zu schlagen zu kritischer Theorie und bis kritische Theorie einen marxistischen Kern Das ist quasi das Alleinstellungsmerkmal von dieser Theorie, in dem vielleicht auch historischen Moment oder vielleicht auch und daran anschließend ist sie an etwas gebunden oder also ist es möglich in der Gegenwart quasi ein Projekt einer kritischen Theorie wieder zu beleben? Also ist es möglich, 1983 noch ein Institut für Sozialforschung zu gründen, was kritische Theorie in der Gegenwart weiterführt? Also was sind die Also, was die Gebundenheit von kritischer Theorie anbetrifft, hoffe ich, komme ich dir jetzt nicht irgendwie zu lax oder zu salopp daher, dass ich dir sage, naja, es ist der Kapitalismus oder es ist die kapitalistische Produktionsweise, daran ist ihre Existenz gebunden. Und solange diese oder die sehr existieren, glaube ich eigentlich sehr sicher, dass es auch so etwas wie kritische Theorie gibt. Und damit glaube ich, ist zugleich auch vielleicht die Frage beantwortet, ob man das denn heute irgendwie nochmal wieder neu beleben kann. So, ich würde sagen, ja. Natürlich in dem Wissen, was man irgendwie von Max Horkheimer beziehen kann, so dass es die kritische Theorie eigentlich mit einer dynamischen Struktur zu tun hat, so dass also mit anderen Worten der Kapitalismus oder die kapitalistische Produktionsweise, von der ich lieber spreche, die kapitalistische Produktionsweise etwas ist, das sich auch fortentwickelt. So, sie ist heute eine andere, als sie in den 50er oder 60er Jahren war, und sie ist dann nochmal anders im Jahr 1867 so. Das, na gut, da sage ich wahrscheinlich kaum etwas grandios Neues oder so, aber solange es eben diese sich entwickelnde Struktur gibt, glaube ich, ist es auch noch möglich, so etwas wie eine kritische Theorie irgendwie zu betreiben oder so. Was nun wiederum auf der anderen Seite das Alleinstellungsmerkmal von kritischer Theorie ist, hatte ich eigentlich so ein bisschen gehofft, die Frage ist ganz einfach, das kann ich dir sehr fix beantworten. So, ich würde mich da einfach auf irgendwie so die klassischen Texte beziehen. Marcuse spricht davon, dass die kritische Theorie in den 30er, 40er Jahren des 19. Jahrhunderts entsteht und hat da natürlich irgendwie Marx und Engels vor Augen als die Gründerväter der kritischen Theorie. So, man kann in den Texten insbesondere so aus den 30er Jahren bei Horkheimer nachlesen, so dass das eigentlich synonym verwandt wird, kritische Theorie, Marxismus, dass das vielleicht irgendwie nur so ein Tarnwort ist oder so. Ich glaube, der Brecht spricht irgendwie von Sklavensprache oder so, die man an den Tag legen muss, so in feindlicher Umgebung, so, ne, dass das das kritische Theorie eigentlich nur, ob schon da auch Neues drin, gerade so gegen diesen Positivismus im Marxismus in Osteuropa, obwohl da schon auch Neues drin enthalten ist, aber dass man erstmal so den Eindruck haben kann, so, das wird synonym verwandt. Und ich glaube auch noch in den späten Arbeiten Adornos, so aus den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren, lässt sich das durchaus noch nachlesen, sodass das wirklich synonym verwendet wird. Marxismus und kritische Theorie, Leo Löwenthal. Ja, vielleicht ist das dann so eine Art Alleinstellungs-, vielleicht nicht unbedingt wirklich im strengen Wortsinne Alleinstellungsmerkmal, aber etwas, was die kritische Theorie auszeichnet. Nämlich der Löwenthal spricht davon, in diesem Gespräch, mitmachen wollte ich nie, dass darin bezeichnet er die kritische Theorie als eine fortgeschrittenere Form des Marxismus. So, und gerade vielleicht so in dieser Selbstbeschreibung als einer fortgeschrittenen Form des Marxismus, darin könnte vielleicht so etwas wie ein Merkmal von kritischer Theorie zum Ausdruck kommen, dass sie also, naja, wie ich das auch sagte, so nicht der Ansicht ist, naja, wir haben es jetzt irgendwie hier mit dem Kapital bereits, also mit dem marxischen Kapital bereits verbürgt, da steht alles drin, in seinem idealen Durchschnitt beschrieben, und nun wissen wir, ne, wie es in der Wirklichkeit funktioniert, sondern dass Christoph Türke, Gerd Bolte sprechen von der Selbstreflexion des Marxismus, die eigentlich am Institut für Sozialforschung geleistet wurde, sodass dass man dort irgendwie nicht so stehen geblieben ist oder so, würde ich sagen, einfach in der Auslegung von irgendwelchen Büchern, sondern dass man diese Bücher verwandt hat, um sich die wirklich, um die Gegenwart auch zu begreifen. So. Und jetzt sehe ich so deine Handbewegung und verstehe, dass du mir da so ein bisschen intervenierst. Ich soll aufhören. Nein, wenn du noch was sagen willst, dann sag mal was. Nee, gut, Ich würde nur an der Stelle einhaken und noch einen Anschluss an Jerzys Frage stellen. Und zwar hatten wir gestern ja die Diskussion über auch diese Diskussion über das Manifest, also über Theorie und Praxis von Horkheimer und Adorno. Und in gewisser Hinsicht ist ja die Perspektive von den beiden der von Marcuse genau entgegengesetzt, die du gerade präsentiert hast. Also sie verstehen ihr Projekt nicht als irgendwie einen Fortschritt, sondern eigentlich als ein unglaublicher Mangel, der ausgedrückt wird ja auch in diesem ersten Satz der negativen Dialektik, also dass Philosophie leider weiterlebt, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung verpasst wurde. Und darin sehen sie dann ihre Notwendigkeit und in dem Manifest geht es ja auch gerade darum, dass sie gewissermaßen leider nicht zu diesem Manifest aufrufen können, so, weil die Umstände einfach so sind. Insofern wäre meine Frage, wie bewertest du die Notwendigkeit von Kritischer Theorie heute? Also inwiefern hat sich die Aufgabe verändert? Also es ist ja nicht so, dass Horkheimer und Adorno zu jedem historischen Zeitpunkt irgendwie dafür eingetreten werden, kritische Theorie zu vertreten, sondern das als eine sehr spezifische Form von Praxis in einem Zeitpunkt verstanden haben, als die Verwirklichung der Theorie eben losgelöst wurde von ihrer Praxis. Ich runzte so ein bisschen die Stirn insofern, als ich dir eigentlich widersprechen würde, als ich nicht denke, dass sie vielleicht nicht unbedingt zu jedem Zeitpunkt mit gleicher Emphase oder so, mit gleichem Nachdruck oder so etwas, aber dass sie doch durchaus schon so etwas wie kritische Theorie über ihre Zeit hinweg auch verfolgt haben und vertreten haben oder so. Und ich habe auch, diese ganzen diese soziologischen Schriften Adornos, vor allen Dingen auch vielleicht dann so die aus den 50er, 60er Jahren stammen, so von denen mag man ja, habe ich den Eindruck irgendwie, dass das wirklich, das sind ja auch sehr viele Vorträge auch, die dort veröffentlicht werden, dass das auf der einen Seite im Grunde genommen wirklich eine fortgesetzte Form der Selbstreflexion auch des Marxismus darstellt, so was er dort leistet, so mit Spätkapitalismus und Industriegesellschaft, mit Individuum und Organisation, auch mit der Psychoanalyse und der Soziologie, dem Verhältnis von beiden. Und aber auf der anderen Seite, oder auch Theorie der Halbbildung und so, dass das auf der einen Seite eben fortgesetzte Selbstreflexion des Marxismus darstellt, aber auf der anderen Seite dort aber auch immer wieder doch mehr oder weniger explizit auch, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch explizit herauszuhören ist, so dass, wie sehr ihn auch, also Adorno auch, so dieser Satz von Marx inspiriert hat, nämlich, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, so zum Tanzen zu bringen, indem man ihnen ihre eigene Melodie vorspielt. Dass ich denke, irgendwie so, das ist aus diesen Vorträgen oder auch was Erziehung zur Mündigkeit, so diese Radiovorträge, die dort und Radiogespräche, die dort zusammen publiziert sind, dass das doch alles immer auch Versuche sind, irgendwie kritische Theorie zu vertreten und auch immer Versuche sind, dann doch irgendwie so ein bisschen zu sticheln, irgendwie so ein bisschen die Leute irgendwie, die Zuhörer und Leser irgendwie zu ärgern und sie doch irgendwie zum Nachdenken oder auch die Vorlesungen oder so, was er da irgendwie den Studierenden teilweise auch erzählt, so dass das alles irgendwie Versuche sind, irgendwie doch eben ein bisschen die Melodie den Menschen irgendwie vorzuspielen. Und insofern, ja, würde ich dir da ein bisschen widersprechen, dass ich glaube, die haben doch eigentlich schon... Also nicht irgendwie mit so einem revolutionären Pathos, was nur peinlich wäre oder so. Es gilt jetzt irgendwie die revolutionäre Partei oder was auch immer irgendwie zu gründen. Oder wir leben in einer Epoche der sozialen Revolution heute noch oder so mit einem solchen, weiß ich nicht, irgendwie, das ist, ja, fände ich sehr peinlich, irgendwie Pathos treten, sind sie sicherlich nicht aufgetreten so, aber geduldig und theoretisch irgendwie lese ich die Sachen eigentlich immer schon so, dass es immer so ein bisschen darum ging, auch den Zuhörer und die Zuhörerin ein bisschen zu ärgern und sie irgendwie zum Nachdenken anzuregen und dann doch irgendwie den Versuch zu leisten, so die Verhältnisse zum Tanzen zu nötigen oder so. Ja. Jetzt sind noch ein paar Leute, die sich gemeldet haben, ich würde die gerne dran nehmen. Du willst direkt was, eigentlich war Sebastian jetzt dran und danach er. Willst du noch was dazu sagen oder kann Dorna als erstes und dann kommst du? Okay. Ja, meine Frage Meine Frage an dich ist, also denkst du, dass es Ihnen aber darum ging, sozusagen immer kritische Theorie zu machen, also diese kritische Theorie zu perpetuieren, weil ich meine, Adorno und Horkheimer kannten sehr gut irgendwie das, also wie Jan gesagt hat, also das Problem, dass sich irgendwie Marxismus in der Krise befunden hat und ziehen ja auch irgendwie aus Lukács und vor allem was Korsch irgendwie schreibt, also das sozusagen als Basis irgendwie dessen, was sie in einer bestimmten Zeit verfolgen wollen, wo irgendwie quasi Stalinismus, Faschismus und auf der anderen Seite das, was vorhin auch gesagt wurde, quasi New Dealism in der Welt ist. Und eine gewisse sozusagen Erfahrung irgendwie verloren gegangen ist, beziehungsweise sich gerade in der Krise befindet und irgendwie wie Korsch irgendwie problematisiert, Theorie und Praxis irgendwie auseinandergegangen ist. Und aber ging es, also ihnen ging es doch genau darum, irgendwie das zu problematisieren und tatsächlich irgendwie zu sehen und irgendwie zu beurteilen für ihren historischen Moment, dass es gerade für sie nicht möglich ist, das zu überwinden und einfach mal so zu tun und das sozusagen darüber hinwegzugehen. Aber tatsächlich auf lange Sicht ging es, glaube ich, die kritische Theorie doch darum, irgendwie diese Spaltung, also genau das, was irgendwie Korsch sagt, von Theorie und Praxis, also dieses Auseinanderfallen, doch irgendwie aufzulösen, das heißt, sich selbst überflüssig zu machen, eben dieses Auseinanderfallen von Denken und Sein und Subjekt und Objekt. Deshalb verstehe ich nicht ganz genau, was du, also ich verstehe, dass du sagst, dass in dem Moment, wie Korsch auch sagt, es vonnöten ist, eine Selbstreflexion des Marxismus zu haben, eben weil sich Marxismus in der Krise befunden hat. Aber was heißt das für uns heute, wo Stalinismus doch quasi natürlich nicht von einer sozialistischen Linken überwunden wurde, sondern irgendwie natürlich vom Kapitalismus gewissermaßen, also vom Westlichen. Was heißt es denn dann für uns heute, wo wir doch in dieser Welt jetzt heute leben? Also heißt es, dass wir weiter wie Adorno und Horkheimer dieselben Instrumente sozusagen haben? Und oder was sozusagen passiert auch mit Theorie, wenn eine gewisse Erfahrung verloren geht? Würdest du... Ich meine, so, ich glaube, das Paradox, um das irgendwie nochmal klar zu machen, was mich an also dass du gesagt hast, irgendwie kritische Theorie ist fortschrittlicher Marxismus, ist so die grundlegende, also die Prämisse gewissermaßen zu sagen, okay, es gibt einen praktischen Regress, aber einen theoretischen Progress. Wie ist das möglich? So. Und wären so meine Interpretationen. Also ich würde deinem Redebeitrag auch an jedem Punkt zustimmen. Also ich sehe überhaupt gar keinen Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. So. Und zu deiner abschließenden Frage ist das, glaube ich, die Frage auch, die ich vielleicht an euch stelle. So, also das kann, weiß ich auch darüber. Das ist, denke ich, irgendwie genau der Punkt, über den wir diskutieren müssen, was das für uns heute bedeutet. So, das sitze ich jetzt leider nicht hier irgendwie mit der verbindlichen Antwort. So, mir ist das erstmal, was Platypus macht, sehr sympathisch. Das scheint mir etwas zu sein, um was es heute geht. Zwei, drei andere Vorschläge habe ich gemacht. Auch ergänzend nochmal zu deinem Wort, war das, glaube ich, deine Wortmeldung, Stefan? Ich weiß es nicht mehr, aber... Kannst du vielleicht dazu? Also, ja, bitte. Du hast ja gesagt, dass es Donner, wir haben noch echt viele Leute. Ich würde jetzt... Führ doch mal kurz aus, was du sagen. Genau, führ noch kurz aus. Ja, ich habe den Faden gerade verloren, entschuldige. Du wolltest auf Stefans Wortmeldung. Ich sagte, dass ich auf der einen Seite diese Sache mit dem sich selbst bilden sehr sympathisch finde, dass darüber hinausgehend ich noch zwei, drei Vorschläge gemacht habe. So, das ist das, was ich irgendwie sagen kann. Das ist mein Eindruck, den ich vertreten kann, worum es heute gehen sollte, worum es heute gehen könnte. Punkt an der Stelle erstmal. Okay, dann haben wir hier vorne noch eine Wortmeldung. Oder Sebastian, du warst eigentlich als erstes. Willst du noch? Oder? Ja, ich hab eigentlich nur eine kurze Frage. Anschließend, du hast mehrmals den Begriff, glaube ich, der wirklichen Kämpfe verwendet. Was sind für dich die wirklichen Kämpfe? Was ist das Problem mit diesen wirklichen Kämpfen? Also finden die im Moment statt? Oder was ist das Charakteristikum von wirklichen Kämpfen in einer gewissen Art und Weise? Und was ist Praxis? Das ist im Vergleich zur kritischen Theorie. Naja, was ich als wirkliche Kämpfe erstmal begreifen würde, wären diese Aufrecht bei Nacht, mein Französisch ist so schlecht, dass ich euch mit der deutschen Übersetzung vertröste, so diese Auseinandersetzung, diese Kämpfe in Frankreich angesichts dieser Arbeitsrechtserneuerungen dort. Das wären wirkliche Kämpfe, auch die Empörten in Spanien und in Griechenland Proteste gegen dortige Sparprogramme oder so. Das sind nach meinem Dafürhalten wirkliche Kämpfe. Sehe ich gleichermaßen auch irgendwelche Streiks, Tarifauseinandersetzungen bei Amazon oder so etwas an. Als wirkliche Kämpfe würde ich ansehen. Gut, das gibt es heute nicht mehr so sehr, aber vor 10 Jahren oder so etwas, oder weiß ich nicht, 97, 98 im Wintersemester war ich da selbst dran beteiligt, irgendwelche Bildungsstreiks oder so, Unibesetzungen, um gegen die Einführung von Hochschulgebühren oder so etwas zu streiten, gegen die Einführung von Hochschulgebühren zu streiten, dagegen zu kämpfen. So etwas sehe ich als wirkliche Kämpfe an, weiß ich nicht, Auseinandersetzungen oder Verteidigung von Flüchtlingen oder so etwas sehe ich als wirkliche Kämpfe an, von denen ich sagen würde, so, naja, da geht man irgendwie, naja, wie der Genosse Ulyanov irgendwie so sagt, so, da geht man erstmal vielleicht mit einem reichlich trade-unionistischen Bewusstsein irgendwie heran, mit einem, naja, nur gewerkschaftlichen Bewusstsein. Ich bin sehr sicher, dass, ich war damals 97, 98 schon ein bisschen was älter, so, aber dass die jüngeren Kommilitoninnen und Kommilitonen da auch erstmal nur aus einer gewissen Empörung, wie was, das soll jetzt hier irgendwie Geld kosten, das Studium, mit so einer gewissen Empörung da herangehen, aber dass auch in diese Bildungsstreiks oder sowas gehen und dass es mitunter vielleicht Aufgabe dann eines, kommunistenkritischen Theoretikers wäre, diesen Kämpfen versuchen, zumindest. Wahrscheinlich ist auch gegenwärtig irgendwie erstmal kaum mehr möglich, als dass es einzelne Individuen sind, die sich an solchen Kämpfen beteiligen, aber dass diesen einzelnen Individuen irgendwie, dass man diesen einzelnen Individuen versucht, irgendwie ein Bewusstsein dessen zu geben, was sie da gerade eigentlich machen, so warum sie eigentlich kämpfen. Ne? Genauso wie der Marx das auch sagt, so wir treten der Welt nicht doktrinär gegenüber mit einer neuen Idee oder so etwas, sondern wir sagen nur, warum die Welt wirklich kämpft. So, bitte. Also, es gibt ja auch im Moment andere Kämpfe, wie du schon meintest, zum Beispiel in Dresden in einer gewissen Art und Weise. Die sind ja, was ist dann das Kriterium von falschen Kämpfen in einer gewissen Art und Weise? Ist Brexit zum Beispiel ein falscher Kampf für dich? Ja, würde ich erstmal so sehen, ja. Warum? Ich glaube, das ist ziemlich weitführend. Ja, wollen wir erst nochmal die Frage abarbeiten? Das können wir. Naja, also vielleicht darf ich das, weil das einfach keine emanzipatorischen Absichten dahinter stehen, würde ich, also ne, assoziiere ich erstmal ganz unmittelbar. So, ne, das ist, worum geht es da? Da geht es darum, irgendwie. Mythisches, also wirklich, wirklich mythisches Denken so, das ist wirklich, das ist völkisches Denken irgendwie, was da vertreten wird, das sind keine, ja, das sind schon irgendwie Kämpfe so, aber denen geht es nicht um Emanzipation oder so, sondern das ist, die fordern eigentlich, ne, dass man aus der Hand gegeben, sich aus der Hand gibt, so wie es irgendwie im Begriff der Emanzipation auftaucht, sondern dass man fester an die Hand genommen wird, so, ne, dass es einen gibt, Höcke, Höcke, Höcke, schreit der Mob da irgendwie, und dass eben diese Führerperson sie an die Hand nimmt und sie irgendwie durch die vermeintlichen Unwägbarkeiten oder die Unwägbarkeiten irgendwie vermeintlich sicher herumführt. So. Und das finde ich ist erstmal, ne, also erste Assoziation, die ich habe, so, das würde ich erstmal als ein Merkmal betrachten, so zu unterscheiden. Ist das etwas, wo ich mich als kritischer Theoretiker irgendwie einmische oder wo ich es nicht tue? So. Also da würde ich nur gegen kämpfen, so als Freund einer kritischen Theorie. So, denen würde ich versuchen, irgendwie das Handwerk nach Möglichkeiten zu legen, aber da brauche ich irgendwie nicht aufklärend tätig zu werden. So, ich glaube, heute Abend werden wir auf jeden Fall im Rahmen des Neoliberalismus-Panels noch über viele Sachen diskutieren, die Sebastian vielleicht in seiner Frage angeschnitten hat. Jetzt erstmal hier vorne noch. Meine Frage wäre, ob diese Zeit, die du beschrieben hast, wo man Institute gegründet hat, damit irgendwie Leuten was Madig machen zu können, weil nämlich langsam die Leute ausgehen, denen man was Madig machen kann. Also wenn ich, also vor allem wenn ich mir irgendwie die Entwicklungen an den Universitäten anschaue, dann stelle ich fest, es ist wirklich ein fundamentaler Unterschied, die Leute vor 20, 10 oder vor 5 Jahren sozusagen dazu ausführen. Und meine Frage wäre, ob sich dieses Institutegründen nicht irgendwo überholt hat und dass man sich nicht eher die Frage stellen muss, welche Zielsetzungen kann ich überhaupt noch formulieren, die mich in eine bessere Lage bringen. Mhm. Mhm. Ja, ich würde beide Gedanken, Institut, die Frage nach einem Institut und die zweite Frage nach irgendwelchen Zielsetzungen würde ich eigentlich verbinden und sagen, ein Institut könnte ein Ort sein, wo man solche Fragen erörtern kann. Und insofern glaube ich, auch wenn, also wenn wir sicherlich heute nicht mehr in den, weiß ich nicht, irgendwie ausgehenden 60er Jahren oder so etwas leben, und ich mache auch ab und an, übernehme auch ab und an Lehraufträge an der Uni in Bielefeld und kenne da also auch irgendwie so die Studierendengeneration, so dass das sind sicherlich irgendwie nicht die Massen, so ich unterhalte mich mit jemandem irgendwie, der noch in den 70er Jahren studiert hat und der mir erzählte irgendwie, dass der Kommunistische Bund Westdeutschlands in einer Stadt wie Münster, 250.000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen, und ich glaube damals bestimmt auch schon so um die Zahl herum, 225.000, 250.000 Einwohner, dass der Kommunistische Bund Westdeutschlands damals 400 bis 600 Mitglieder hatte oder so. Das ist ja heute völlig unvorstellbar irgendwie. Also das will ich gar nicht sagen, dass man irgendwie, dass das ein Hintergrund ist, vor dem man irgendwie einen sowas wie irgendwie ein Institut für Sozialforschung oder so gründen kann. Aber in gleicher Weise, also auf der einen Seite gibt es Individuen irgendwie wie uns hier so. Ich habe das Bedürfnis, hätte das Bedürfnis irgendwie danach, so einen Ort zu haben, genau für die Frage, die du angesprochen hast, ne, dass welche Zielsetzungen oder so etwas kann es heute eigentlich gehen. Und ich sehe eigentlich durchaus auch schon, dass es dass auch, weiß ich nicht, irgendwie jüngere Leute in Seminaren sitzen, die also jetzt mit, also gerade in Bielefeld zu dieser ganzen Systemtheorie Mist, Luhmann-Quatsch, so damit nicht so rundweg einverstanden sind, so, ne, die jetzt auch nicht so vollkommen irgendwie aufgehen in dem, was ihnen da so vorgeworfen oder vorgesetzt wird. So, ne, das, ja, also insofern, du fragst, ob die Leute ausgehen, denen man was madig machen kann. Ich würde sagen, es sind nicht so viele, ja, aber die wenigen, bei denen ließe sich ja irgendwie ansetzen oder so. Wenn wir über den KBW sprechen, Thomas, du warst tatsächlich als Nächster auf der Liste. Ich freue mich jetzt für den Vortrag und danke für den Verdacht eines größeren Spiels, das mit der Bewegung aufmerksam gemacht hat. Aber nachdem jetzt meine KBW-Vergangenheit als Münster angesprochen wird, oh, hey. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, die Hecker, Schuster und Zimmerer im Umfeld der ersten Internationale, denen die Voraussetzungen und Bedingungen rund um unsere Karte der allgemeinen Bewegung, ihrer Kämpfe zu erklären, finde ich, lohnt sich mal, sich vorzustellen als Situation von einem Bedürfnis, die Welt sich anders erklären zu wollen und Unbehagen. Also Leute, die Erfahrung hatten, im Unterschied zur heutigen schwer anvertrauten Erfahrung, Leute, die Erfahrung hatten aufgrund von vierjährigem Ausbildungssystem, Praxis, wirtschaftlicher Praxis, sozialer Erfahrung und. Solche Leute haben von sich aus angefangen, sich die Welt anders vorzustellen und sie bereits von sich aus angefangen, sich die Welt kommunistisch zu ahnen. So, und jetzt kommt die theoretische Intervention, diesen Leuten nur und nicht großartig viel weiter Voraussetzungen, Bedingungen, Grundzüge und Fragen. Sie darüber zu unterrichten. Ich finde interessant, dass von 1848 bis 1870 dann, 1870, 1871 kommt der Hinweis, jetzt haben wir erst eine endlich entdeckte Form. So dass ich da gerne kritisch zurückgefragt hätte, wenn ich dabei gewesen wäre, jetzt im Sinne von den Rumsfeldschen Knowns and Unknowns, habt ihr das vorher vermisst? Oder habt ihr das gar nicht vermisst? So eine Form, die ihr jetzt sagt, dass ihr die gefunden habt. Ja, also Vorstellung von anderer Welt, Transformation, wo man nur darauf achten muss, dass sie nicht zu früh losbrennen oder sich nicht irgendwie zu irgendwie hart verletzen. Was genau ist deine Frage? Und ich möchte auf den Punkt hinaus, dass unter den endlich entdeckten Formen nach der Pariser Kommune und bevor die Räte entdeckt worden sind und das Ganze dann seinen absurden Abschluss in der großen proletarischen Kulturrevolution gefunden hat, auch eine entdeckte Form war, kam realpolitisch die Ludendorffsche Kriegswirtschaft als Kern der staatlichen Planungswirtschaft der stalinistischen Monster. Es war die Ludendorffsche Kriegswirtschaftsplanung, die als erstes Mal eine diktatorisch-zentralistische Privatplanungswirtschaft eine andere Form der Integration großer nationaler Volkswirtschaften designt hat. Thomas, die Frage bitte. Darauf mussten die Bolschewiki zurückgreifen, weil sie nichts anderes hatten. Und das zeigt für mich, die Lücke ist die transformatorische Praxis, eine Alternative zur Warenproduktion und zum Austausch nach Waren herzustellen. Und auf Grundlage dieser Lücke aber ständig so Thomas, komm, weiterzumachen, das führt in diese. Das ist kurz. Philipp, auch vielleicht kannst du was mit anfangen, ganz, ganz skeptisch, aber das ist auf die Erfahrung des Alters. Das ist böse. Siegfried Krakauer, ich glaube, zu irgendeinem runden Geburtstag, da sollte der Adorno ihm einen Gratulationsartikel oder so etwas schreiben und der Krakauer drängte darauf, dass man sein Alter nicht nennt und mir geht das so ein bisschen ähnlich und deswegen fühle ich mich da böse ertappt bei deinem Schlusswort, aber ich weiß nicht so richtig, ob ich was damit anfangen kann. Also ich finde den Gedanken, den du äußerst wieder, oder ich kenne diesen Gedanken, den du äußerst wieder so, insofern als ich auch den Eindruck habe, dass Marx und Engels eigentlich ganz ähnlich wie der Kapitalismus damals war, nämlich laissez-faire, so eine Art laissez-faire-Kommunismus vertreten haben, insofern als sie das irgendwie den Gedanken haben, lass die mal machen, das wird schon. So wie die Bürger auch sagen, lieber Staat, lass uns mal machen, wir wirtschaften hier vor uns hin und das wird schon. Laissez-faire-Kommunismus und das darauf, dass dann anschließend, ich kann das zeitlich, vermag das irgendwie zeitlich schwer zu, naja, vielleicht ist das schon irgendwie so, bildet sich das schon irgendwie so mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert heraus, anbrechende 20. Jahrhundert, dass da war irgendwie so etwas wie ein Organ, also dann wird der Kapitalismus ein organisierter und so zieht der Kommunismus irgendwie nach. Wird auch ein organisierter Kommunismus, das kann man sicherlich dann irgendwie bei, irgendwie mit den ganzen Parteien, schon Marx, Engels auch natürlich, Manifest der kommunistischen Partei geschrieben haben, aber das sehr drastisch kann man das ja schon dann irgendwie so das organisierte, disziplinierte, sehr drastisch kann man das ja sicherlich auch irgendwie bei Lukas Methodisches zur Organisationsfrage und vor allen Dingen aber auch irgendwie in seiner Lenin-Broschüre irgendwie nachlesen, so das ist, hat mit Laissez-faire oder so etwas nicht mehr wirklich viel zu tun, so da wird, das hat irgendwie damit nicht mehr so richtig viel zu tun. Insofern kann ich das nachvollziehen so. Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, wenn ich heutige, weiß ich nicht, irgendwie so, treten dann auch so auf, irgendwie als kommunistische Bündnisse oder so, dass die in einer ähnlichen Weise irgendwie dem Kapitalismus auch hinterherlaufen, insofern als man da vielleicht irgendwie von der Art, wenn der Kapitalismus irgendwie so auf so ein Burnout oder sowas reihenweise Burnouts irgendwie bei den Menschen irgendwie produziert, so dass man irgendwie auch von so einem gewissen Burnout-Kommunismus heute irgendwie sprechen kann, so man macht Kampagnen ohne Ende, um da irgendwie hinzukommen, so das ist irgendwie was, ja, das, so kann ich etwas mit deinen Worten anfangen. Darüber hinaus fällt mir das vielleicht so ein bisschen ähnlich schwer, wie du sagst, dass heutige Erfahrung schwer ist, wobei ich das auch nur sage, um das nochmal aufzugreifen, weil ich eigentlich sagen würde, oder weil ich dir da eigentlich widersprechen würde, so dass sicherlich hat die Erfahrung, die Schuster, Zimmerleute, Handwerker, Maler und so um 1800, weiß ich nicht, 50, 70 herum, sicherlich war die Erfahrung, die machten, eine ganz, ganz andere so, man kann das bei Engels nachlesen, Lage der arbeitenden Klasse, das ist irgendwie was anderes, was 1840 beschrieben wird, als zumindest so in Westeuropa, Nordamerika, weitestgehend was anderes, was dort beschrieben wird, als das, was man heute beschreiben könnte, aber gleichwohl haben wir es immer noch mit dieser dynamischen Struktur zu tun, haben es immer noch mit der kapitalistischen Struktur zu tun und insofern mag es vielleicht richtig sein, dass so etwas wie Erfahrung heute schwerer ist, so, aber gleichwohl würde ich dir widersprechen, dass es möglich ist, dass man auch heute noch gewissermaßen Schuster, Maler, Zimmermann oder Bäcker sein kann und als solcher eben gewissermaßen auch irgendwie so die Faust in der Tasche erstmal ballen kann, weil man sich ärgert darüber, zunächst und zumeist erstmal darüber, dass der Vorgesetzte scheiße ist oder die Kollegen blöde oder die Leute vom Jobcenter einem blöd kommen etc. Ja, ich finde eigentlich so dass die Leute sich irgendwie, dass die Leute irgendwie etwas an der Wirklichkeit erfahren, an dem sie sich auch stoßen, so, was sie zu gewissen Gefühlen vielleicht dann auch bringt, so, dass, da würde ich dir einfach widersprechen, so, das glaube ich ist heute noch möglich, oder das machen die Menschen heute noch, so, anders sind ja auch, zumindest so im außerhalb der Bundesrepublik, zahlreiche Auseinandersetzungen, Kämpfe, heftige Konflikte gar nicht zu erklären ohne solche Erfahrungen, ohne die Erfahrung, dass ich mich irgendwie an Gesellschaft reiben muss oder so. Aber jetzt drehe ich mich auch so ein bisschen im Kreis, in dem ich dir widerspreche, so dass ich sage, das ist heute noch machbar. So. Oder das machen die Menschen heute auch noch so. Vielleicht ein bisschen sublimierter oder so, aber in der Art und Weise würde ich auch denken, irgendwie kann man es dann, auch wenn die vielleicht nicht notwendig so, wie es die Bäckerzimmerleute damals mit den richtigen Ideen schon und man sie nur so ein bisschen schubsen noch muss oder so, zu einem kommen. Aber noch drei Fragen. Ja, aber letztes Wort, ja. Man kann die Erfahrung machen und man kann die Erfahrung auch den Menschen, vielleicht wenigen, aber heute einigen erschließen, so begrifflich erschließen, würde ich sagen. Wir haben noch drei Fragen. Die erste wäre von Friedrich, dann hier vorne und dann Jim hinten. Ist das korrekt oder habe ich irgendjemand vergessen? Sonst Friedrich. Ich hätte einfach mal die etwas grundsätzliche Frage. Gesellschaft erkennen zu wollen und gleichzeitig abseits der Arbeiterklasse zu stehen. Das ist einmal ein politisches Problem, aber andererseits auch ein erkenntnistheoretisches Problem, weil so viel Marx-Hegelianismus ja sie auch wertgeschätzt haben, dass es eben diese Trennung von Subjekt und Objekt in der Forschung eben gerade nicht stattfinden soll, nicht wie der neutrale Wissenschaftler sich ein erstes Objekt anschaut. Und Marx hat Leute und Bäcker und so weiter, mit denen war in einer internationale und hat dann auch damals schon so einen Fragebogen für die Arbeiter formuliert und so weiter. Und das war dann eben alles 100 Jahre später nicht mehr. Ich habe eigentlich die gleiche Frage, dass ich das kurz noch anschließt, also sozusagen zwei Halbsätze ergänzt sozusagen. Also mir scheint nämlich auch gerade das Problem zu sein, ist nicht, also. Und mir kommt dann diese Forderung, ganz viele Institute für Sozialforschung zu gründen, weil es ja tatsächlich Institute für Sozialforschung gibt, die sind nur leider, wie du ja auch sagst, revisionistisch geworden. Und es hat ja einen Grund, dass sie revisionistisch geworden sind. Es ist ja nicht so, als können wir die jetzt gründen und jetzt machen wir das nochmal neu. Und mir kommt das eben so vor, als ist das eine Verdinglichung fast von kritischer Sozialforschung. Ja? Also, als wäre es irgendwie ein Selbstzweck. Und damit auch eben dann die Frage, wer ist dieses Wir denn, der das fordert, Institut für Sozialforschung? Also das in dem, wer sind wir denn überhaupt? Ein paar Wissenschaftler, die irgendwie objektiv den Hebel in der Gesellschaft suchen, weil wer soll den dann bedienen und so? Also sind das dann. Mehr als zwei Halbsätze, aber. Es war mehr als zwei Halbsätze, aber. Ja, ich weiß, glaube ich, gar nicht so richtig darauf zu antworten. Also natürlich irgendwie so die Verdinglichung sehe ich auch. Natürlich irgendwie ich weiß nicht. Also beziehungsweise vielleicht kann ich mich so rausreden erstmal, dass ihr irgendwie nochmal versucht die Frage nochmal zu formulieren. Ich vielleicht so erstmal. Wollt ihr nochmal? umschreiben? Oder wir können auch die nächste Frage nehmen. Nee, dann nochmal. Also darf ich noch vielleicht ergänzen, sowas, weil ich das auch vorhin gefragt habe? Diese nach der materiellen Basis, warum wir sowas wie das Institut nicht haben. Ja, ja. Und das ist das, wo ich meine, Adorno vorher mal reagieren, ich glaube, das meinte Adorno auch, reagieren ganz speziell auf ihre Zeit. Sie sagen, es gibt hier Leute, die beanspruchen, dass sie Marxisten sind. Und gegen die halten wir irgendwie aufrecht, dass Marxismus nicht zwingend funktional sein muss, sondern er darf seine kritische Natur nicht verleugnen. Und wenn er in dem Moment irgendwie nichts machen kann, dann müssen wir das zugeben. Das ist aber nichts, was wir irgendwie gut finden müssen, sondern das deutet eigentlich hin auf den fatalen Zustand der Welt, aus dem wir eigentlich überhaupt nicht mehr genau wissen, wie wir da politisch rauskommen können. Und deshalb irgendwie, glaube ich, so diese Frage von Jim, so habe ich verstanden, so ohne so ein Objekt der Kritik, gegen das man sich richtet, ohne so Leute, an die man irgendwie sprechen möchte, denn das Institut wollte ja gezielt Leute ansprechen. Und wir sagen halt so, wir suchen uns die Leute, die da sind. Wer zuhören mag, der mal kommen. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, aber das ist eine sehr andere Situation. Und ich glaube, deshalb ist diese Frage so, aus welcher Position heraus wollen wir das irgendwie sprechen und könnten wir sowas im Moment überhaupt? Nicht nur so, wem sollten wir es sagen, sondern wissen wir, was wir den Leuten sagen sollten. Ja, wer wir sind. Und deshalb diese Frage, was ist die Linke, wenn sie tot ist? Aber das Bedürfnis ist immer noch da, ist in der Gesellschaft. Das ist vielleicht auch ein bisschen abgeschnitten. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen auf der zentralen Punkt, ist auch Friedrichs Frage von, muss das nicht eigentlich auch auf eine politische Umwelt so viel auslaufen? Oder umgekehrt, müssen nicht die Erkenntnisse, die man gewinnt, auch irgendwie negativ pessimistisch eingetrübt werden, wenn man von vornherein sich so auf Distanz hält. Und ich meine, gut, für Deutschland wäre es natürlich gute Gründe, das zu tun, aber man kann vielleicht auch der kritischen Theorie eine gewisse Deutsch-Formiertheit unterstellen, weil sie eben so krass auf die deutschen Verhältnisse ausgerichtet waren, aber zur selben Zeit ja weltweit noch einiges mehr los. Willst du darauf antworten? Nee, ich glaube nicht. Okay. Dann jetzt die letzte Frage von dir und wir haben sicherlich heute Abend und im Rahmen der Konferenz noch genug Zeit, die Punkte dann zu besprechen. Also ich würde da vielleicht auch gleich nochmal in dieselbe Kerbe hauen und zwar könnte man dir jetzt auch einfach polemisch entgegnen, ja toll, du hast jetzt anstatt was zur revolutionären Kritik beizutragen, halt dein eigenes Forschungsprojekt an der Akademie legitimiert. Und in der weiteren Perspektive warten dann die Unterdrücke der ideologischen Staatsapparate. Die RAF hat da mal, ich meine, solcherlei pathetische Rede ist einem heute ein bisschen peinlich, aber die RAF hat in einem Text irgendwann mal gesagt, ja, lieber zu Lukács promovieren, anstatt sich kurzfristig von Blanqui agitieren lassen. Anstatt sich von Blanqui zu agitieren zu lassen, war das dazu. Also die RAF hat irgendwann in einem Text mal geschrieben, über die linken Intellektuellen, lieber zu Lukács promovieren, anstatt sich kurzfristig von Blanqui agitieren lassen. Und was ich eigentlich bei deinen Ausführungen vollkommen vermisst habe, ist irgendwie so eine Reflexion auf die Verstricktheit des eigenen Denkens in die Totalität. Und gerade in der Tradition von Adorno und Alfred zum Hetel würde ich ja denken, dass sowas bitter nötig ist. Das führt mich eigentlich zum nächsten Punkt, was ich sehr seltsam, nicht nur bei dir, sondern auch gestern schon finde, ist, dass es eigentlich irgendwie für so vorausgesetzt zu sein scheint, dass irgendwie Kritik sich im Schema von Theorie und Praxis artikulieren könnte. Und genau beim Schema von Theorie und Praxis, wenn man das so denkt und das Vermittlungsproblem so stellt, dass eigentlich die Theorie zur Praxis vermittelt werden müsste oder umgekehrt, dann denke ich, dass ich eigentlich in derlei Form die falsche Synthesis dieser Vergesellschaftung irgendwie geistig nur verdoppelt. Im Verhältnis von Theorie und Praxis steckt der Staat schon drin. So wie Lukács das ja nämlich irgendwie gelöst hat, der einfach als logisches Drittes, was dann quasi vom Besonderen zum Allgemeinen vermitteln soll, da muss ich dann die Partei irgendwie als positive Vermittlung einschalten und in der Form, in dieser geistigen Form so zu denken, reproduziert man für mich den Staat und begrifflich einfach nur die ja, falsche Form der Gesellschaft. Und der Staat steht niemals im Fall. Hast du noch eine Frage? Ein Punkt noch, und zwar gefordert ist, wir brauchen viele Institute für Sozialforschung. Weiß ich auch nicht, ich finde es auch so ein bisschen unhistorisch irgendwie, weil man sich ja dann auch schon so in der Tradition von Horkheimer, allen voran so der Text, die Rackets und der Geist, schon irgendwie auch fragen könnte, wie sich vielleicht auch der Ort der Universität irgendwie verändert hat. Weil für mich scheint es eigentlich heute eher so zu sein, dass der geistige Konformismus an den Universitäten mit am stärksten ausgeprägt ist. Und im Gegensatz zu den 70ern ist es ja auch beispielsweise so, dass es eigentlich nirgends mehr oder fast nirgends mehr überhaupt so etwas wie marxistischen Lehrstuhl oder sonst irgendwas gibt. Also die geistige Tradition, die irgendwie gerade zu Universitären gesagt sind, sind ja eher postmodern, Poststrukturalismus und Co. Ja, und um vielleicht noch eine Referenz irgendwie zu machen, auch quasi der Ort der Universität und die Studenten, das ist eigentlich in der geistigen Tradition des Linkskommunismus auch irgendwie kritisiert worden. Ich denke jetzt vor allem an den Text von den Situationisten, das elende studentische Milieu. Und von daher würde ich einfach dann grundlegend so die Frage stellen, und das betrifft auch Platypus als Projekt im Ganzen, ob nicht eigentlich die vermeintliche Synthese von Lenin und Adorno, die ich eigentlich für vollkommen unmöglich halte, ob das nicht einfach nur eine Rationalisierung irgendwie der eigenen Herrschaftssucht ist und ob sich da nicht letztlich halt eine bürgerliche Intellektuelle halt als die Führungskader von morgen irgendwie halluzinieren. Ja, was soll ich darauf sagen? Rackets und der Geist, es gibt am Institut für Sozialforschung irgendwie aus den 40er Jahren ein, ich glaube nicht, dann im Endeffekt mehr durchgeführtes Forschungsvorhaben, nämlich mal danach zu gucken, ich glaube, der Franz Neumann sollte dafür zuständig sein, danach zu gucken, ob es eigentlich nicht racketförmige politische Organisationen gibt und wie die aussehen. Ich überschaue das Material leider gerade nicht so, dass ich sagen kann, diese Forschung hat stattgefunden und ist zu dem und dem Ergebnis gekommen. Ich weiß nur, dass das projektiert war. Also da am Institut, also ich meine, man kennt natürlich auch aus Briefwechseln und so weiter, die Umgangsformen, die dort herrschten, Marcuse, ein durch sein Judentum verhinderter Faschist und so weiter, sagt Adorno, und ob das da nun auch irgendwie so nicht racketförmig organisiert ist, gut, kann man drüber streiten, Diktatur des Direktors macht sich Horkheimer auch zu eigen, einerlei. Es gab da in jedem Fall irgendwie ein Problembewusstsein und zumindest, vielleicht sind die beschönigend, ich weiß es nicht, es gibt aber zumindest die Worte Löwenthals, die ich auch zitiert habe, ne, dass er am Institut eben einen Stil des Denkens und einen Stil des Lebens pflegen konnte, der seinen Bedürfnissen schon entsprach und dass da auch etwas, so ein bisschen auch schon, ja, vorweggenommene Utopie habe ich zitiert, so ein bisschen was vorweggenommen wurde. Das vielleicht zum einen, ich habe das eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ja, vielleicht genügt das nicht, ich weiß es nicht, mir kommt, ich habe die Hoffnung, dass ich so zumindest, wenn ich mir versuche, meiner eigenen Ohnmacht auch hier und heute etwas bewusst zu sein, so, und auch daraufhin zu sagen, lieber Dirk, Geduld und Theorie ist heute angesagter, als sich vom Blanqui agitieren zu lassen, da promoviere ich lieber über Habermas, und versuche nachzuzeichnen eigentlich, was der für eine revidierte kritische Theorie produziert hat. Was will ich sagen? Ich habe eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich gerade dadurch, dass ich mir versuche, über meine eigene Ohnmacht klar zu sein, klar zu werden, dass ich da diese Selbstreflexion, die du mit einigem Recht sicherlich forderst, so, und die zahlreiche andere radikale Linke, ne, einige radikale Linke, sicherlich nicht bereit sind zu leisten, dass ich die irgendwie, vielleicht auch zwischen den Zeilen nur, ich weiß es nicht, vielleicht mag ich mir das auch nicht so richtig eingestehen, aber zumindest irgendwie das durch diesen Anspruch, naja, es ist jetzt eher Geduld und Theorie angesagt, dass ich dem damit gerecht werde, und ich glaube nicht, dass, na, da könnte ich vielleicht noch Zahlreiches zu sagen. Ich meine, ich kenne diese ganzen Racketführer an den Universitäten auch, so die Professoren und irgendwie die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder so, die denen dann da so hinterherhecheln und sich eigentlich so das eigentlich da vollends irgendwie so Anpassung vollziehen bis ins, in die Art und Weise, wie sie da stellvertretend irgendwelche Vorlesungen abhalten oder so. Das kenne ich auch irgendwie zu Genüge so, und das weiß ich auch irgendwie, dass die Soziologie, ich meine, das sagt Horkheimer auch, ne, irgendwie eine Bande von Ideologen ist und so weiter, dass ja, also da kannst du, also gerade weil ich das irgendwie kenne, so kannst du, glaube ich, gewiss sein, dass ich mit diesem Appell schafft zwei, drei viele, klingt ja auch so ein bisschen nach Blanqui oder zumindest nach Che Guevara so, schafft zwei, drei viele Institute für Sozialforschung, dass ich damit sicherlich nicht so etwas wie ein neues Forschungsprojekt für mich, und da gehe ich dann morgen zur DFG oder sowas, irgendwie Deutsche Forschungsgemeinschaft oder zur Deutschen Gesellschaft für Soziologie und sage, hier, guck mal, finanziert mir das mal, und das ist der Doktor, der mich dabei berät oder so oder betreut oder sowas. Da kannst du sicher sein, dass das nicht meine Absicht ist. So, wenn ich sage, lass uns mal ein Institut für Sozialforschung gründen, so, dann ist das ganz sicherlich keines, was als An-Institut an die Universität Bielefeld oder an welche Universität auch immer angegliedert sein sollte, sondern ich denke, dass so etwas wie gerade diese Diskussion um Marx und den Marxismus, diese Diskussion, die auch irgendwie dem Felix Walder so sehr am Herzen lag, dass so eine Diskussion heute ganz fundamental außerhalb von Universität stattfinden muss. So. Also an Universitäten wird das nicht gelehrt. So. Und wenn du da mal, also zumindest in Bielefeld, von Bielefeld kann ich das sagen, wenn du da mal vorschlägst, ich würde ganz gerne mal einen Kurs zur kritischen Theorie machen, ja, mach mal, zur Geschichte der Soziologie kannst du das machen, so, aber sonst haben wir damit hier nichts mehr zu tun, so, ne? Also darum weiß ich wohl schon, und ich will hier mit so einem Institut für Sozialforschung sicherlich nicht an irgendwelche Forschungsgemeinschaften und Gemeinschaften schon gar nicht irgendwie herantreten. So. Also noch auf den letzten Teil der Frage antworten, mit dem Verhältnis von Lenin oder Adorno? Lenin und Theorie und Praxis. Ja. Und Staat, genau. Und Staat. Also, weil er meinte, das ist... Also kurz in einer halben Minute. In einer halben Minute kann ich das nicht. Vielleicht will ich mich damit rausreden, irgendwie, dass ich dann doch dankbar nochmal den Hinweis auf Lenin und Adorno aufgreife, so was ich... Fast finde ich irgendwie, hatte das irgendwie, das klingt jetzt auch ein bisschen Panne, aber dass das echt irgendwie fast schon so einen Offenbarungscharakter hatte, irgendwie, als der Lars Quarthasen da in der Jungle World diesen Adornos-Leninismus-Aufsatz publiziert hat, so, weil ich fand das echt, also so bei den ganzen Sachen, die ich irgendwie von Adorno auch lese, so gerade diese soziologischen Schriften, dass das echt so in der Luft liegt irgendwie, dass das ne, so dieses so eine ja beinahe leninistische Haltung so, so dass ich das also dass ich diesen Aufsatz echt sehr gut von dem Quartphase sehr gut nachvollziehen kann, so, und auch so bin ich ja irgendwie auf Platypus aufmerksam geworden, dass mir das sehr sympathisch ist irgendwie, so dass da auch so irgendwie gesehen wird, dass Adorno ein bisschen zugespitzt formuliert eben durchaus irgendwie als gewisser Weil, na, ich sage das mit Vorbehalt so, aber also sicherlich nicht durch und durch so, dass mit irgendwelchen gelben Plaketten den Leuten anheften, wenn sie nicht arbeiten wollen und so, das war sicherlich nicht Adornos Absicht, indes finden sich solche Vorschläge bei Lenin schon. Oder auch irgendwie den Sozialismus nach dem Vorbild der Deutschen Post organisieren, das ist sicherlich auch nicht unbedingt Adorno-Lehre, aber so gerade in dieser Haltung, ja, dass in diesem politischen Gespür, von dem ich sagen würde, so, dass er Lenin hatte, so, ne, dass er wusste, jetzt irgendwie die Idee hatte oder so die Ahnung hatte, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Hebel anzusetzen, dass das etwas ist, was den Adorno gerade auch gegen diese ganzen Blanquisten aus den 68er Jahren, dass das etwas ist, was den Adorno sehr, dass das etwas ist, was Adorno sehr schätzte, so an Lenin. So, ne? Und so dieses, nochmal, so dieses politische Gespür gegen auch so dieses Aufständlertum seiner eigenen Studenten dann dummerweise auch noch so, die sich dann doch eher vom Blanqui, was soll uns der alte Adorno noch sagen, schreiben die Flugblätter. Ne? Und, In marginalen Theorie und Praxis. Also da schreibt er das. Ja. Also wenn ich da mal kurz antworten dürfte, also ich glaube, also ich meine, diese Rede vom Hebelpunkt, die stammt ja irgendwie nicht umsonst aus der Minimalerweise. Ja. Die negative Dialektik so zu lesen, dass es irgendwie da darum ginge, irgendeinen Hebelpunkt ausfindig zu machen, wo man dann eben den Hebel ansetzen könnte und dann machen wir schon die Revolution und so. Das ist einfach vollkommen inkompatibel mit dem, worum es weil ich würde die negative Dialektik eigentlich genau als Reflexion irgendwie begreifen, dessen, dass negative Vergesellschaftung sich eben tatsächlich zur Totalität entwickelt. Ja, aber da machst das du doch was. Das ist in der Form nicht. Ja, vollkommen richtig. Und du das ist nicht identisch, ist er genau irgendwie der Versuch, den Platzhalter irgendwie für die Revolution quasi geistig zu bewahren. Das ist die ganze Idee, würde ich sagen, der negativen Dialektik. Und die ist inkompatibel mit diesen, wir scannen eben jetzt die Gesellschaft ab und suchen da den Punkt, wo wir ansetzen müssen und so weiter. Das ist was vollkommen anderes. Und von daher finde ich es halt auch interessant, dass eigentlich diese ganzen Ideen, Adorno-Synthesen, eigentlich die negative Dialektik fast vollkommen aussparen. Das ist immerhin das Hauptwerk von Adorno, das, was halt zentral für das ganze Verständnis von Adorno und der kritischen Theorie ist, würde ich behaupten. Der nächste Punkt, wenn du sagst, ja, jetzt geht es irgendwie darum, Geduld und Theorie zu machen, dann würde ich auch fragen, ja, Geduld, auf was warten wir denn noch? Auf was sollen wir warten? Und in der Tradition von Horkheimer und Adorno gibt es eben genau solche Sätze, die sich dagegen auch wenden, gegen irgendwelche Vorstellungen von einer objektiven Reife der Zustände. Horkheimer sagt irgendwann mal, für den Revolutionär ist die Zeit schon immer reif. Ja, für den Revolutionär, das ist sicherlich richtig. Ja. Für den Revolutionär ist die Zeit immer reif, das ist richtig. Aber das musst du auch so lesen, ja, dass für den Revolutionär die Zeit immer reif ist. Aber das heißt ja nicht, dass für denjenigen, der nicht revolutionär ist, die Zeit dann auch reif ist. So, und gerade das ist ja etwas, worauf ich dann auch meine Politik der kritischen Theorie gewissermaßen abstimmen muss. So, da muss sich doch das politische Gespür gewissermaßen von Lenin lernen. So. Und wenn ich jetzt dann schon das Wort habe, dir da glücklich ins Wort gefallen bin, dann will ich auch mal weiterreden, nämlich die auch vehement widersprechen in der Absicht, aus dem Adorno so eine Art Luhmann irgendwie mit kritischem Vorzeichen oder mit negativen Vorzeichen zu machen. So, ja, ich kann mich schwarz ärgern irgendwie darüber, dass ich in Duisburg, als ich mein Studium Soziologie angefangen habe, irgendwie da war die Atmosphäre immer noch ein bisschen offener als in Bielefeld. In Bielefeld hätte man sowas nicht gehört, dass man da Parallelen zwischen Adorno und Luhmann gesehen hat. So, da sagt die Dozentin irgendwie, der Adorno schreibt, kein Standpunkt außerhalb des Getriebes lässt sich mehr beziehen, von dem aus der Spuk mit Namen zu nennen wäre. So, das sagt sie und sagt uns weiter so, uns Studenten weiter so, da denkt der Adorno genau wie der Luhmann, so kein Standpunkt außerhalb des Getriebes lässt sich mehr beziehen, von dem aus der Spuk mit Namen zu nennen wäre. So, ja, und dann denke ich, höre ich zu der Zeit auch Blumenfeld, mein System kennt keine Grenzen, und das ist ja alles, Mensch, Luhmann, Adorno, die sagen ja fast das Gleiche so. Und dann irgendwann Jahre später gucke ich da mal in diesen, lese ich dann diesen Aufsatz über Spätkapitalismus, Industriegesellschaft selber nach so, lese diesen Satz, kein Standpunkt außerhalb des Getriebes lässt sich mehr beziehen, von dem aus der Spuk mit Namen zu nennen wäre, Semikolon, nur an seinen eigenen Widersprüchen ist der Hebel anzusetzen. Nur an seinen eigenen Widersprüchen ist der Hebel anzusetzen. Und ich habe zu der Zeit, ich weiß nicht, habe ich zu der Zeit schon, irgendwann später habe ich dann diesen Aufsatz aus dem Jahr oder diesen Aphorismus von 1935, der Hebelpunkt, gelesen, aus dem ich auch zitiert habe. Und dann lese ich 1968 den Hebel nochmal und ich denke mir, das sagt der weiß doch auch, was er 35 geschrieben hat und schreibt dann auch 68 nicht zufällig das Ähnliches, was er 35 auch schon mal geschrieben hat. Und wenn er 35 mit dem überschrieben mit dem Hebelpunkt für ein Studium Lenins plädiert, so, dann sehe ich doch 68 da auch im Grunde genommen den Leninisten Adorno am Werk, wenn er sagt, nur an den eigenen Widersprüchen ist der Hebel anzusetzen. So, und da muss ich dann aber auch eben nochmal wissen, so, wann ist denn der Hebel anzusetzen, wo ist der Hebel anzusetzen, wann sind auch die heute nicht revolutionär sind und für die die Welt eben noch nicht bereit ist, wann sind die denn revolutionär gesinnt, sodass auch für die Welt bereit ist. So, und das, also ich würde dir da ganz vehement widersprechen. So, der Adorno hat sicherlich, obwohl er gegen systemisches Denken arge Vorbehalte hatte, aber ganz und Totalität und solche Sachen auch natürlich kritisch gegenüberstand, so sieht er, wie sich gewissermaßen so die spätkapitalistische Gesellschaft so zusammenzieht, zum System wird, so würde dem Luhmann da wahrscheinlich auch bis zum Semikolon zustimmen, so, und sagt dann aber trotzdem ist es eine durch und durch antagonistisch verfasste, und er sagt auch irgendwo anders, solange die Antagonistische anachronistische Gesamtverfassung hält, wird sich Geschichte nicht beruhigen. So. Womit du nochmal eine Ausführung hast zu dem, was er da nur kurz sagt, nämlich mit dem Widerspruch. Die antagonistische Gesamtverfassung, auch wenn das systemisch irgendwie total verformt ist oder sowas, ja, und trotzdem ist es eine klassenlose Klassengesellschaft. So bleibt es dabei. Klassenlos gleichwohl, aber Klassengesellschaft. Und ne, deine ist richtig, ich könnte mich. Eine Sache noch. Also wir haben um 7 das Panel zur Krise des Neoliberalismus. Du hast noch eine Wortmeldung und danach würde ich, Jim, wenn noch eine ganz kurze, aber ich will nur darauf hinweisen, Leute, zwischendurch wäre es ganz gut, wenn wir abwenden. Ja, auch für den Referenten. Man darf sich auch außerhalb der offiziellen Veranstaltung unterhalten. Natürlich, natürlich. Und es sind bestimmt auch einige interessante Punkte aufgekommen, die noch vertieft werden sollten. Der Punkt ist irgendwie, dass ich jetzt so die Kritik, dass ich irgendwie so in der Tradition von Human stehen würde, weiß jetzt nicht, würde ich jetzt nicht so sagen. Und der Punkt war ja, Dorner ist ja schon auf der, dass er irgendwie von der negativen Totalität spricht, wo er genau eigentlich auch das aufgehoben ist, dass quasi der Widerspruch zwischen, schon auch gesagt, zwischen Individuum und Gesellschaft, also das Leiden, immer vorhanden sein muss. Nur der Punkt ist, Widerspruch ist halt auch eine Reflexionskategorie. Wenn diesen Widerspruch niemand mehr erfährt, was nutzt uns das dann? So, also quasi die Wendung auf Subjekt muss immer mitgedacht werden. Und irgendwie diese Vorstellung im klassischen Marxismus, wie es ja früher war, dass halt der Kapitalismus oder die Widersprüche des Kapitalismus aus sich selbst heraus irgendwie die Massen schon in die richtige Richtung treiben werden, sowas kann man halt vergessen heutzutage. Auf jeden Fall, ja. Das konnte man in den 20er Jahren schon vergessen, das hat der Horkheimer in der Dämmerung sehr klar schon beschrieben, so, dass es von den an der richtigen Theorie geschulten oder dass es auf die an der richtigen Theorie geschulten Individuen ankommt und am Sozialismus Interessierten ankommt, so, die müssen mit Herz und Hirn bei der Sache sein. Das ist etwas übrigens, was der Marx am Blanqui sehr schätzte, dass er mit Herz und Hirn bei der Sache war. Ja, die müssen mit Herz und Hirn dafür begeistert sein, dafür streiten wollen, sonst passiert es nicht. Ja, vollkommen klar. Das, ja. Wir haben noch eine Frage von Jim. Also ich würde es an der Stelle, wir können es nachher fortführen. Aber vielleicht sollte man es dann später auch nochmal diskutieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass man nicht über diesen Einwand wegwischen darf, wie du jetzt mit negativen Elementen gesagt hast. Also Adorno ist nicht einfach gleich wie Lenin und weiß, macht die Hebel aus in der Gesellschaft und beliebt sie sozusagen. Es gibt ja einen Unterschied. Negative Dialektik ist ja eben die Reflexion darauf, dass wir keinen Hebel greifen können. Erstens, weil wir niemand sind, der Hebel sehen kann. Zweitens, weil wir vielleicht deshalb eben keinen Hebel sehen oder weil es keinen gibt. Aber jedenfalls, dass man genau da, also dass Adorno adressiert natürlich gleichzeitig ein anderes Problem als irgendwie. Er ist nicht einfach der Pragmatiker, der gute Theoretiker der Praxis, der die Hebel in der Gesellschaft. Also ich glaube, das ist ein Problem, auf das Adorno reflektiert. Also wir können nicht einfach, also es gibt diese Kontinuität, das würde ich auf jeden Fall sagen, und es gibt auch dieses, würde ich sagen, überall linguistisches Denken bei Adorno, aber das heißt eben gerade nicht, also das heißt gerade auch ein Bruch mit Lenin. Ansonsten wäre es gerade nicht linguistisch, würde ich sagen. Also ich glaube, man kann nicht einfach darüber wischen, dass die negative Dialektik genau gegen das nicht. Nein, das würde ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht tun. Also ich stimme natürlich auch dem ersten Teil des Satzes zu, den Adorno da geschrieben hat, ne? Kein Standpunkt außerhalb und so weiter, dem stimme ich auch zu. Nur ich finde, zugleich darf man den zweiten Teil, der hinterm Semikolon folgt, nicht überlesen. So, ne? Dürft du vielleicht einen kurzen Kommentar dazu abgeben? Ganz kurz. Beziehungsweise deine Frage, aber wir können auch dieser Satz von Adorno, dass man eben kein Außerhalb beziehen könnte, also keinen Standpunkt außerhalb, sondern nur noch Selbstwiderspruch ansetzen könnte, das trifft halt auch auf Marx zu. Das ist eben das Problem des fetischen Charakters der Ware. Die Frage ist dann, gibt es irgendeinen Ansatzpunkt in der Praxis, von dem aus man diesen Widerspruch politisch artikulieren könnte? Und da ist dann die Frage, inwiefern bestimmt das den Unterschied zwischen Marx, Lenin und Adorno? Ja, kann ich jetzt so ad hoc auch nicht darauf antworten. Das machen wir gleich. Okay.